Ihr hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommerpause, Folge Nummer 94. Heute mal wieder sozial distanziert, aber nicht wegen Corona, einfach nur aus Faulheit mit Dennis. Hallo. Und Renke. Ja, hallo. Und mit Gast, nämlich ja. Henry ist nämlich auch da. Hallo. Haha. Ist vorbei. Sagt der Laschet doch, oder nicht? Ist das nicht so, Dennis? Ja, nee, der sagt das ja nur, weil er Bundeskanzler werden will. Nee, der will, nein, der sagt jetzt im Moment gar nichts, weil er im Urlaub nicht gestört werden will. Der macht Urlaub? Deshalb sagt er auch nichts zur Quote. Er will jetzt im Urlaub. Oh, Gott, der Trottel aus NRW. Kann der sich so einen Urlaub überhaupt leisten? Der wird ja kanzlermäßig gerade von dem Söder in Grund und Boden, was auch immer. Der ist jetzt im Urlaub. Und jetzt fragt das nicht zu oft, ne? Das ist ja auch noch hier irgendwie, wer ist das, emotionalisiert oder so? Emotional berührt? Ach Gottchen. Ist das das Sommerloch? Gibt es ein Sommerloch gerade? Weiß ich gar nicht. Ich habe noch nichts von Killerschildkröten gehört in Badeseen. Wir nehmen ja gerade auf, Dennis, ne? Ja. Weißt du, was ich habe? Nein. Urlaub. Ach so. Wieder? Du hast immer Urlaub. Nee, immer hast, noch. Das, ach so. Immer noch. Ach stimmt, die Woche endet ja mit deinem Ding, ja. Ja, und wir müssen noch, heute ist ja, wie alle wissen, der 18. Juli, wir müssen noch nachträglich ganz herzlich gratulieren zu hier zum Geburtstag David Hasselhoff und Angela Merkel. Hatten gestern beide Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Mensch, komm, da stehe ich auf. Heute ist doch der 15. Da stehe ich auf. Und klatsch Applaus. So war ich, Kai Dittmann heiße. Kurze Frage, guckt dich deine Familie gerade komisch an, weil du das machst? Was denn? Guckt dich deine Familie gerade komisch an, weil du da in der Küche stehst und klatscht? Hier ist keiner. Nee, ich bin nicht. Wer sagt, dass ich in der Küche bin? Ach so. Nur weil ich so fett bin, sagst du das. Henry, bevor wir hier zu unserem sonstigen Quatsch kommen, sag doch mal kurz Hallo, wer bist du denn überhaupt? Was machst du hier? Ich bin hier auf deine Einladung, glaube ich, und es ist ich vermute eine kleine Revanche, denn du warst ja auch mal bei uns ganz früher. Ich bin der Henry aus dem Schmalstullenministerium, ein Podcast, der auch schon seit längerer Zeit nur noch einmal im Jahr sendet. Aufgrund diese Zeiten hatten wir auch mal. Das haben Fortpflanzung und sowas. Haben wir auch gehabt, haben wir aber überwunden. Oh Gott. Das klingt nicht gut. Aber im Gegensatz zu uns beiden wohnt ihr beide noch in derselben Stadt. Oder? Ja, aber wir fahren ja auch nicht mehr zueinander. Wir machen es ja auch nur noch. Hat aber, glaube ich, aktuell andere Gründe, oder? Nee. Wir senden ich ja auch nicht mehr live. B. Ich fahre einfach grundsätzlich nicht nach B. Das ist ein harter Diss. Wohnst du denn in C oder wohnst du in A? Ich wohne schön im Ring in A. Aha, ja. Willkommen im Club. Da habe ich auch gewohnt und dann bin ich aus dem Ring rausgezogen. Aus dem Ring rausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, zieh doch mal lieber ein bisschen weiter nach Osten. Und jetzt bin ich immer noch in B, aber es ist ein bisschen, ist nicht so schmutzig hier, sag ich mal. Nee, aber der eigentliche Grund, weswegen ich hier bin, ist einfach ganz klar Promotion. Ja, Promotion für die Musik, die ich so in meiner Freizeit verbreche und wegen glücklicher Fügung jetzt in ein Album gießen konnte. Du bist nämlich, hast nämlich ein alter Ego. Ja, quasi. Du bist nicht nur Henry vom Schmalzstullenministerium, sondern auch König Henry. Du bist auch quasi adelig. Genau. Ich war aber im Schmalzstullenministerium. Wir sind ja ein Ministerium. Dort war ich auch schon der König. Hattest du nicht so einen anderen Quatschtitel noch? Ja, König und Kultursenator, genau. Oh, ja, so irgendwas war da doch. Aber wo du adelig bist, ne? Kommt mir eine Frage. Mir schreiben ganz oft adelige E-Mails. Den Witz wollte ich gerade machen. Ja, ich weiß jetzt auch schon, welcher kommt. Du meinst hier Bettina von Deliveroo, genau. Und genau. Hier Dings von DriveNow und so. Elisabeth, glaube ich, von DriveNow. Und und so, kennst du die alle persönlich? Ist man da in so einem Club, wo man sich so die ganzen Adelsleute sich treffen und habt ihr so eine gemeinsame Mailingliste auch vielleicht? Gibt's das? Nee, aber das ist ja auch tatsächlich irgendwie ein Namensteil, der unabhängig vom Titel ist, glaube ich, ne? Dieses von Gedöns. Nee, ich sehe mich da eher in der schönen guten alten Tradition, so wie als die Leute nur einen Vornamen hatten und einen Titel davor, ne? Hier so Kaiser Wilhelm. Oh Gott, was rede ich hier? Aber der hieß doch Kaiser Wilhelm von Gottes Gnaden, preußischer König von bla und bla. Ja, aber das sagt ja keiner. Sind die alle tot? Ich scroll gerade hier durch meine E-Mails, ich finde gar keinen mehr. Ja, wo sind denn die ganzen Adeligen hin, die mir immer E-Mails geschrieben haben? Na, die sind halt wie hier das königliches Haus von Preußen gerade im Rechtsstreit über ihren Grundbesitz. Ah, wenn es diese ganzen Fudora-Adeligen alle schon vor 100 Jahren gegeben hätte. In Österreich hat man doch den Adel abgeschafft und damit auch die ganzen Fonds. Da würde dich dann nicht Bettina von Fudora, sondern Bettina Fudora anschreiben müssen, glaube ich. Ja. Gott, stell dir vor, wir hätten heutzutage die Nachnamen, also wir hätten unsere Berufe als Nachnamen. Ja, sowas gibt's. Marc-Uwe Kling. Ja, ja, ich wollte sagen. Ja, ja. Ne? Aber da ist es ja der Nachname des Vaters. Des Elternteils, ne? Ja. Da gibt es auch so schöne Nachnamen wie Nonne und so. Naja. Das stimmt. Nee, ich muss mal ehrlich sagen, es gibt hier nichts. Wenn ich von suche, krass. Hast du Tanja jetzt eigentlich mittlerweile abgemahnt, Dennis? Nein, wozu denn? Sie schreibt dir ja. Bei mir landet sie ja straight in Spam. Ja, okay, alles klar. So, es könnte sogar sein, dass du Anycast Weltpremiere mäßig der erste Gast in einer Reihe von zwei Gästen nacheinander bist. Huiuiuiui. Wer kommt denn nächste Woche? Nächste Woche gar keiner. Wir nehmen ja im Zwei-Wochen-Rhythmus auf, Dennis. Ach so. Ja, und dann kommt ein Gast. Ich erfahre sowas immer. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, Dennis. Das bezweifle ich. Daran würde ich mich erinnern. Das bezweifle ich. Ha! War das gut? Das war ein guter Callback. So, ihr merkt schon, heute ist ein bisschen hier, ich klatsche viel zu viel in letzter Zeit, ne? Das habe ich mir bei so einem YouTuber abgeguckt. Ganz schrecklich. Der klatscht immer. Der macht immer so, ha! Und dann, Sind nicht die Channels gerade verboten worden vom Verfassungsschutz? Vom YouTube, dank Verfassungsschutz? Nee, nicht Sturmwaffel. Ach so. Nicht Sturmwaffel. Sturmi. Grüße an der Stelle. So. Was gibt's denn jetzt noch zu sagen? Was haben wir überhaupt schon erzählt? Du hast ein Album gemacht, Henry, das wissen wir schon. Genau. Oder? Ja. Du machst Musik, das wissen wir jetzt auch irgendwie. Und über den ganzen Quatsch, wie das so gekommen ist, du hast dein Album nämlich crowdfunden lassen. Und wie das überhaupt so funktioniert und was man mit so einem Album alles, also was man da machen muss und wie lange das dauert und was es für ein Krampf ist und warum ich meine CD heute noch nicht habe. Darüber reden wir gleich. Ja, Würde ich sagen. Mir ist übrigens tatsächlich gerade eingefallen, dass ich tatsächlich schon mal Anycast-mäßig bei euch partizipiert habe. Und zwar auf dem Kongress und mir vor Publikum auf eure Anweisung hin ein Ei an die Stirn geklatscht habe. Echt? Ja. 50 Mark dafür. Ja, wenn es roh gewesen wäre. Ja. Und wir haben alle geglaubt, dass ein rohes dabei war. Ich weiß nicht, das war echt auf gut. Video irgendwo? Ja, natürlich. Alle unsere Live-Folgen, diese zwei. 5000 Jahre Sauerbraten und The Final Southdown gibt es auf YouTube. Würde ich nicht angucken wollen, sind aber dort. Also ihr tragt da wirklich äußerst gute Hemden, muss ich sagen. Die Hemden waren gut. Kann ich ja, die Hemden waren gut, ja, ja. Wo ist das? Ich durfte meins nicht behalten. Stimmt, ich musste meins wegschmeißen. Ich hab meins vor dem Schrank. Es wurde mir aufgetragen. Ich durfte es nicht behalten. Bin mir ziemlich sicher, dass es weggeschmissen wurde. Ich kann nochmal, ich habe hier so unterm Bett es gibt ja diese IKEA-Aufbewahrungsboxen, so, die man so zu mit so einem Reißverschluss, kennt ihr? Zumachen kann? Es sind so einfach so Stoffdinger quasi, die man um Klamotten oder Stoffe drum tun kann, die man nicht wegschmeißen will, aber auch nicht mehr sehen möchte. Da, so eine Kiste habe ich unterm Bett. Das kann sein, dass es da drin ist, aber ich glaube, ich muss es wegschmeißen. So provisorische Haustiersärge, meinst du? Ja, sowas in der Art. Nur das Format stimmt nicht ganz. Da würden dann eher so, das ist, also drei kleine Hunde passen da rein. Oder ein großer. Oder ein Kalb. Oder aber auch zwei Kälber, dann aber so ein bisschen zersägt und in die richtigen Ecken gestopft. Die Größe hat das. Es gibt noch einige Hinweise, die wir anbringen müssen, Dennis, bevor wir mal ganz kurz noch in die politische Weltlage schauen wollen. Frozen 2, ab jetzt auf Disney Plus. Ja, muss ich gucken. Auf Disney Plus. Muss ich bald gucken. Hast du Hamilton geguckt? Nee. Tu es. Also, erstens, grandios. Zweitens, ich habe seit 2 Wochen Dauerohrwurm, ja, von den Songs. Ja. Ich singe die ganze Zeit, die Dinger. Die sind einfach sehr, sehr gut. Warum magst du Musicals auf einmal? Nein, ich mag Musicals, ich finde Musicals grundsätzlich furchtbar. Also alle Musicals, die grundsätzlich in Hamburg oder Gelsenkirchen, wo ist denn hier das andere, wo war die andere Stadt in NRW mit den ganz vielen Musicals? Bochum? Ja, Bochum. Bottrop? Ja, Bottrop, Bochum, whatever. Musicals, die in so... Wo ist denn das hier, Starlet Express? Ja, Bottrop, oder? Starlet Express. Ist in Bochum. Bochum. So. Ja. Das liegt. Ja, den Laden haben sie doch extra für das Musical gebaut. Seit 88. Seit fucking 88. Ja. Das ist Müll. Das ist so ein Klatschunterhaltung über 50-Jährige. Habe ich nie gesehen. König der Löwen habe ich auch nie gesehen. Aber das ist doch in Hamburg, oder? Das ist in Hamburg. Ja. Die haben die auch nur provisorisch da aufgebaut für so ein paar Jahre, steht immer noch. Und das läuft mittlerweile auch so lange, dass ich mir fast vorstellen könnte, mir das mal anzugucken. Ha. Henry, was ist deine Meinung zu Musicals? Ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Ich habe immer so wenig Veranlassung, zu sowas hinzugehen, aber wenn ich dann mal doch da bin, gefällt es mir doch ganz gut. Ich muss zugeben, das letzte Musical, was ich gesehen habe, habe ich mir danach sogar die CD des Soundtracks gekauft, weil ich es so herrlich absurd fand. Ist so ein bisschen, schäme ich mich auch fast dafür. War im Theater des Westens hier in Berlin der Shoot des Manitou. Ach, das gibt's als Musical? Ja. Ich habe, ich bin noch ja auch nicht so als der Film. Ich bin ja auch nicht so der Operntyp. Ich mag ja eher so Operetten. Das ist so das volkstümliche, gesungene Theater. Da gibt's, finde ich, einige schöne, die wir auch zu Schulzeiten durchgenommen haben, die mich auch durchaus unterhalten haben. Und deshalb muss ich sagen, Musicals kann ich nicht in Gänze ablehnen. So gern ich's tun würde. Es ist ein Genre, das ich sehr gerne aus vollem Herzen hassen würde und mich lustig machen würde gerne über jede Person. Jede Person, die auch nur im Entferntesten damit irgendwas zu tun hat, aber es geht nicht. Die sind aber auch einfach auch mal schön auf Ohrwurm geschrieben. Ne? Also es gibt halt sehr, sehr viele, hier so Memory aus Cats oder sowas, das bleibt dann irgendwie hängen. Aber es ist ja nicht das Ding, dass es Ohrwurm sind. Das Problem ist ja, und die Musicals sind ja auch nicht schlecht prinzipiell, sondern es sind der Terrets, die so Musical-Fans halt um ihr Hobby machen. Das ist halt schlimm. Was meinst du da jetzt genau? Ist irgendwie, man kauft sich Tickets Jahrzehnte im Voraus, wird rumgefiebert, es gibt Playards und alles und es ist eine Sekte und glaube ich habe mein Problem mit so kulturellen Sekten. Dann fliegt man irgendwie eine Woche nach New York und bezahlt für Flug und Hotel nur die Hälfte dessen, was man danach für Musical-Karten für die ganze Woche ausgibt. Und hängt die ganze Zeit nur in irgendwelchen Theatern ab. Solche Leute gibt's ja. Muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Also, du sagst, ich soll mir Hamilton anschauen. Ja. Ja, jetzt auf Disney Plus. Hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Wo wir gerade beim Musical. Woke, das Musical ist abgesetzt worden, Dennis, ne? Scheiß Cancel Culture, muss man an dieser Stelle auch mal gesagt haben. Oh, es gibt so. Das stimmt einfach gar nicht. Es gab nie Ärger. So. Ich habe die Theorie mit 1995 endete die Welt immer noch nicht zu Ende gebracht. Ich muss mir da noch was überlegen. Aber du hast jetzt mehr verraten, als du letztes Mal verraten hast jetzt. Ist das so? Ja, du hast letztes Mal nur erwähnt, du hättest eine Theorie bezüglich der 90er. Ach so. Jetzt hast du es verraten. Na, ich bin der Meinung, dass die Welt 1995 aufgehört hat zu existieren. Ja, da wäre ich jetzt 4 Jahre alt. So, guck mal, da betrachtest du die Welt auf einmal mit ganz neuen Augen. Oder ganz alten, oder ganz jungen, je nachdem. Also Benjamin Button-Teil oder was? Part, Dingsi. Soweit, Bin ich noch nicht. Ich muss mir noch Überlegungen machen, wie ich das ausgestalten will. Er macht es aber mal so, dass es irgendwie mit einem Knall endet. Also es muss ja auch irgendwie unterhaltsam sein. Ja, ja. Wenn wir diesen Anspruch hier jemals hätten. Das überlegen wir uns schon seit über 90 Episoden. Funktioniert hat's nie so richtig. Ja, sonst noch irgendwas Schönes? Nee, sonst fällt mir nichts mehr ein. Dennis, aber du wolltest sagen, dass du bist jetzt auf meine Seite gekommen, hast du vorhin erzählt. Na, was heißt das? Du glaubst nicht mehr an den Aufstieg in den Himmel unseres auserwählten Gottkanzlers Robert Habeck, sondern du bist jetzt zu mir gekommen auf die dunkle Seite der Macht zu König Markus. Naja, also ich habe schon länger gedacht, dass Söder große Chancen auf Kanzlerkandidat hat. Du klemmst das hier, als hättest du das gefeiert als Erster, als sei es auf Steintafeln dir herabgestiegen und du hast es verkündet, die frohe Botschaft, der nächste Kanzler wird Franke. Ja. Ja, Markus Söder ist gerade ein begnadeter Troll. Das ist, nichts anderes kann man sagen. Er stellt sich halt hin und sagt so, naja, mein Platz ist in Bayern. Also ich weiß nicht, warum sie solche Fragen stellen. Mein Platz ist selbstverständlich in Bayern. Was nur zwei Optionen möglich gibt. A, er lügt oder die Bundeshauptstadt wird demnächst verlegt. ich bin nicht gewöhnt, dass jemand über meine Witze lacht, sorry. Ich hätte gerne gelacht, aber ich finde das so erschreckend, dass ich da nicht drüber nachdenken möchte, weil ich mir fast vorstellen kann, dass sowas, also oh Gott, doch noch Bürgerkrieg. Ja. Aber die Frage ist, wird es denn dann wirklich München? Also oder wohnt Söder nicht, wohnt Söder da oder wohnt er nicht auch in irgendeinem komischen Kaff? Nee, Söder ist ja Franke. Also es wird dann Nürnberg oder? Nürnberg, ah, okay. Nürnberg ist auch gut, da hat man auch direkt wieder einen großen Platz, wo man die Paraden abhalten kann. Das finde ich ist sehr stimmig. Apropos, hier Nürnberg. Ich fahre nächste Woche, also quasi, wir nehmen heute am 15. auf. Na, ja. Heute ist der 18. Dennis. Wir haben doch vorhin schon der Kanzlerin und David Hasselhoff nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Und meinem Neffen. Und dir prinzipiell dann auch. Mir. Aber ich finde es irgendwie komisch, weil es bringt doch Unglück, wenn ich dir jetzt nachträglich gratuliere, obwohl das noch nicht stattgefunden hat. Das wird doch erst ausgestrahlt, Mensch. Ja. Jedenfalls, am 22. Also in 4 Tagen. In 4 Tagen fahre ich nach Nürnberg und gehe ins Eisenbahnmuseum. Und dachte so, ich habe ja diese Bahnkarte 100 jetzt und dachte, na, ich fahre einfach nach Nürnberg ins Eisenbahnmuseum. Das erwähnt er so en passant, ne? Ja. Winkt er etwa eine neue Folge der Bahnhelden? Nein. Und, das ist schade. Eine Cross-Promotion. und dachte mir, ich habe nachgeguckt, was denn der Eintritt kostet. Und so, 6 Euro, das ist ja angenehm. Und dann ist ein Sternchen dran. Und dann ist ein Sternchen drin, freier Eintritt für Bahnkarte 100 Inhaber. So, okay, pass auf. Wie viele Gutscheine hast du dazu bekommen, zu der Bank 100? Noch gar keine. Ich habe noch nicht die Plastikkarte. Ich habe bisher nur einen vorläufigen Fahrschein, auf dem tatsächlich die Summe eingetragen ist. Aber wir haben ja, da hast du mir ein Foto von geschickt. Das war ganz schön erschreckend. fast so teuer wie das Gemüse, das du neulich im russischen Laden gekauft hast. Ja, wobei, das war fünfstellig. Ja, das ist richtig. Markus Söder. Also, machst du das denn so? Warte, jetzt nochmal ein kurzer Schwenk, bevor wir wieder zurück zu Markus Söder kommen. Machst du das so, wie Cornelis das immer macht? Also, der hat ja sich diese Bahncard-Kreditkarte geholt, wo man ja für jeden Euro, den man ausgibt, einen Bonuspunkt sammelt. Ja, nicht ganz. So über den Daumen. Aber dann immer einmal im Jahr für den Kauf der Bahncard, der neuen, sich das Limit erhöhen lässt, um damit dann auch direkt die Bahncard zu bezahlen, um direkt irgendwie mehrere tausend Bonuspunkte zu sammeln. Ja, das kann ich noch nicht machen. Aber das, weil du jetzt erstmal sozusagen die Bahncard gekauft hast und dir dann erstmal diese... Das kann ich machen. Aber für eine Verlängerung käme das in Betracht. Ja, das käme in Betracht, ja. Dann würde man halt die Summe vorher drauf überweisen auf die Karte. Das kann man, das so rummachen. Du kannst nicht, das Limit kannst du, kann man vielleicht auch erhöhen, keine Ahnung. Aber es ist einfach tatsächlich einfach die Summe drauf zu überweisen vorher. Ja, okay. Mhm. Und dann gehst du in den Schalter und dann kriegst du, glaube ich, pro 2 Euro Bahnumsatz nochmal einen Punkt zusätzlich. Plus die 4000 Punkte sowieso für die Bahncard N100, also 6000 insgesamt. Und du ein erste Klasse Upgrade kostet 500 Punkte. Das ist nicht schlecht. Gibt's die noch so zum Abreißen quasi? Wie zum Abreißen? Na, früher gab's auch erste Klasse Upgrade so in so einem Gutscheinheft. Ach so, nee, das haben sie, vielleicht gibt's das irgendwo noch in dunklen Kammern oder so, aber online kriegst du immer einen E-Token, der 3 Jahre gültig ist. Okay. So. Und ja. Das ist dementsprechend. Also fahre ich nächste Woche nach Nürnberg. Und da kommt der Markus Söder her, um jetzt wieder die goldene Überleitung zurückzubekommen hier. Der ja unser Bundeskanzler werden ja, wird. Ja, der wird unser Bundeskanzler. Und der ist halt ein guter Troll. Das ist ein richtig guter Troll, weil der hat Angela Merkel eingeladen. Angela Merkel ist gerade gekommen, war irgendwie eine gemeinsame Kabinettssitzung. Angela Merkel hat da teilgenommen. Und weil man so ein bisschen Platz braucht, muss ja auch Distanz schaffen. Das bayerische Kabinett ist ja auch irgendwie riesig. Dachte man sich, naja, dann nehmen wir doch einfach den Saal vom im Schloss Herrn Chiemsee. Und das ist einfach ein riesiger Prunksaal. Da saß Ludwig II. Das ist einfach ein riesiger Prunksaal. Und da macht man schöne Pressefotos. Und dann schippert man und macht man noch schöne Pressefotos. Und dann sagt Angela Merkel in dem schönsten Merkel-Humor, ein bisschen Fun, so, werden sie denn, also, wenn sie denn jetzt auch so eine Wahlkampfveranstaltung in NRW machen, und so, nee, das ist ja keine Wahlkampfveranstaltung, wir haben ja gearbeitet. Und bisher wurde ich auch nicht eingeladen. Ich glaube, Angela Merkel gefällt es da gerade, den CDU-Nasen gerade nochmal eins auszuwischen. Und Markus Söder macht gerade nicht Dinge, also macht Dinge gerade richtig. Das muss die spannende große Frage, wie lange das anhält. So, bis denn der erste Fettnäpfchen kommt. Wie sieht denn, was ist denn die Schlachtindustrie in Bayern? Gibt's da eine? Gibt's da irgendwie Tönnies? Was gibt's denn da in Bayern? Corona in bayerischer Milch. Daran könnte er scheitern, stürzen. Ja, Milch? Aber die haben, was haben die denn? Ich habe gar keine Ahnung, was die haben. Aber ist der Hoeneß nicht auch Wurstfabrikant? Haben die da unten nicht auch Wurstgedöns? Ja, natürlich haben die da Wurst, aber wahrscheinlich kommen die Schweine geschlachtet aus NRW. Na, gut möglich. Wollen wir, ich weiß nicht, kriegen wir das auch viel schneller zusammen, aber wollen wir mal kurz das Kabinett Söder 1 prognostizieren? Jo, ja, sehr gut. Warte, ich mach mal kurz mal die Liste auf den Ministerien. Ah, sehr gut. Kabinett Merkel 4. Ja. Da orientieren wir uns dran. So. Vizekanzler, Außenminister ist relativ einfach, Robert Habeck. Nein, falsch. Ach, wirklich? Völlig falsch. Ja, absolut völlig falsch. Also, das wird, ja. Meint er, das wird quasi blau-grün? Ja. Ja, natürlich. Ja, ja. die Frage stellt sich doch gar nicht. Also, ich finde, das liegt sowas von auf der Hand. Natürlich ist das ein Schreckensszenario. Aber so. Wenn man sich vorher schon, also wenn man sich 2 Jahre vorher daran gewöhnt, dann wird es vielleicht erträglich. Hoffentlich. Der wird überhaupt nichts von erträglich. Da muss man sich euch daran gewöhnen. Was ist bloß mit dem? Das macht man einfach nicht. Nein, da macht man sich drüber lustig die ganze Zeit. Mehr kann man nicht tun. Ich hätte jetzt fast gesagt, Außenministerin wird natürlich Jeanette Baerbock. Wer kennt sie nicht? Ich meine natürlich Annalena Baerbock. Die wird Außenministerin, wobei Jeanette auch schön wäre. Kommt die aus Ostdeutschland eigentlich? Zumindest wohnt sie in Potsdam, das weiß ich. Genau. Muss denn eigentlich der Vizekanzler immer Außenminister sein? Nee, ne? Nee, war ist doch jetzt nicht, auch nicht so. Sigmar Gabriel war doch Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Ja, und also, Olaf ist doch Finanzminister. Also Habeck wird aber trotzdem Vizekanzler, oder? Der wird zwar nicht Außenminister, aber der wird Vizekanzler. Nee, glaube ich auch nicht. Tatsächlich, das, was man so ein bisschen hört, ist, dass die Entscheidung, wer bei den Grünen Spitzenkandidatin wird, wohl er tatsächlich auf die Baerbock ausläuft. Der Habeck ist da wohl nicht so richtig scharf drauf. Ich glaube, Jeanette Baerbock wird Außenministerin und Vizekanzlerin. Und Vizekanzlerin alleine, weil wir mit Söder einen Kanzler mit Schniedelwurz haben. damit geht's ja schon mal los. Parität, ja. Es wird ein paritätisches Kabinett, so viel steht fest. So, ich glaube nämlich, Habeck wird Finanzminister. Meinst du, der Schriftsteller, meinst du, der hat wirklich Bock auf so diesen Zahlengedöns? Nee, hast du dir mal angeguckt, der hat Bock auf gar nichts. Das kommt hinzu. Ist einfach nur so ein Dandy. Ja. Der hat Bock auf gar nichts. Ja, aber ist dann, aber sorry. Ja, aber warum denn dann direkt Finanzminister? Ich meine, da gibt es dann genug andere Ministerien, ja, wo er keinen Bock auf irgendwas haben kann. Dandy, ja, Dandy-mäßig, doch hier wirtschaftliche Zusammenarbeit. Schön, du kannst auch durch die Welt touren. Das ist zu unwichtig. Okay. Da bist du nicht präsent genug. Du willst schon Verteidigung? Oder, ja, das lässt Nein, nicht wegnehmen. Finanzministerium, da bist du quasi, da kannst du allen die Etats zusammenstreichen, wenn du Bock auf hast. Du bist am Schalten, am Schalthebel der Macht komplett dran. Und guck mal, das ganze Zahlenwerk und so, ja, das kann doch ein Minister sowieso nicht nachvollziehen, was da von unten hochgereicht wird. Da sagt er einfach, ja komm, ich vertraue meiner Bude, Stempel drauf, Haken drunter und so, dann ist schön. Und man kann aber immer noch sich damit sonnen, halt irgendwie die Hand auf dem Portemonnaie zu haben. Ach so. Ich glaube, das ist, der hat keinen Bock, aber der hat, glaube ich, auf gar nichts Bock. Der macht das aber einfach trotzdem so. Und vielleicht, das ist so meine kleine Hoffnung, die ich dann auch mit dem Kabinett Söder 1 verbinde und mit Robert Habeck, wenn er dann Finanzminister wird, dann lernt er vielleicht endlich zählen und schafft es auch, sein Hemd bis oben zuzuknöpfen. Nein. Weil ganz offenbar vergisst er ja immer, zählt er immer durch, dass ja, das waren ja jetzt alle 12 Knöpfe. Wäre jetzt so mein, war auch nicht so lustig, aber ein bisschen. Gut. Innenminister. Noch was? Ja, Moment mal, Henry, ja. Was sagst du denn dazu? Außenministerium? Was ist da deine Einschätzung? Also es gibt halt niemanden aus der ganzen Riege, die ich mir da wünschen würde. Insofern. Aber es ist doch, das Leben ist kein Wunschkonzert. Nee, das ist nicht. Ich frage mich nur, ob Annalena Baerbock nicht vielleicht sogar eine Verschwendung ans Außenministerium wäre. Darum geht's gar nicht. Nee, es ist ein Prestige. Also, wir dürfen jetzt nicht anfangen, uns das hier mit Ernsthaftigkeit kaputt zu machen. Denn dann müssten wir schon längst alle schreiend unsere Köpfe auf den Boden schlagen, solange bis wir aus den Ohren bluten, weil Markus Söder unser nächster Bundeskanzler wird. Es ist aber nicht mehr zu ändern. Ja, so kommt's nun mal. Ich glaube, dass der Söder das dann tatsächlich Bundeskanzler werden kann, ich habe so ein bisschen Angst vor so einer Regierung, denn der Söder ist jemand, glaube ich, der Sachen sehr penibel macht. Das mache ich an einem Punkt fest. Der ist ja dafür bekannt, zum Karneval oder wie das in Bayern das Äquivalent heißt, dass er immer äußerst ausgefallene Kostüme trägt. Ich weiß nicht, inwiefern er da selbst... oder die Fasnacht. Fasnacht? Sagt man da Fasnacht? Ich sag, komm, irgendwie so ein Wie auch immer. Halt. Ich hab hier mal so ein Bild vor Augen, da ist er als Shrek verkleidet und seine Frau als die Prinzessin da auch aus dem Film. Und es ist dermaßen penibel nachgestaltet, dass ich glaube, dass ihm das sehr wichtig ist, dass es zumindest nach außen so aussieht, dass es sehr penibel ist. Und ich glaube, das kriegt man tatsächlich am besten hin, wenn es auch innen drin irgendwie penibel durchdacht ist. Also ich habe auch so das Gefühl, dass er halt wenig Fehler macht und sich die Blöße gibt. Ne, also ich meine, er nimmt es dann mit Humor auf seine Art, trägt halt den Mund-Nasen-Schutz halt mit bayerischen weiß-blauen Rauten, würde sich aber niemals wieder Laschet zu so einem fürchterlichen Foto, was jetzt überall durch die Presse geistert, hinreißen lassen, wo die Nase halt noch rüberguckt. Aber warum hast du Angst vor einer peniblen Bundesregierung? Das wäre das, was mir am wenigsten Angst machen würde, wenn ich wüsste, dass ich glaube, dass vertrauenswürdig und penibel sind. Ich glaube einfach, dass die Union für mich als linken Künstler nicht gut ist. Ja, aber das ist ja immer. Also, und die ist dann sehr penibel nicht gut für mich. Aber das ist. Aber ich glaube, darauf dürfen wir uns gar nicht einlassen, auf den Gedanken, dass wir da, also ich glaube, wir müssen versuchen, wieder Distanz zur Realität zu gewinnen. Sonst ist das alles zu schlimm. Aber wer wird ein Innenminister oder Ich möchte zu Finanzen noch sagen. Also ich bin nicht überzeugt, dass es Habeck wird. Ich glaube, Finanzminister wird Jens Spahn. Oh Gott. Wie kommst du denn da drauf? Naja, weil Jens Spahn. Der war schon mal Staatssekretär im Finanzministerium. Und das wusste ich nicht, aber Jens Spahn ist... Mit Jens Spahn kenne ich mich von vorne bis hinten aus. Er ist Opportunist und der wird Armin Laschet fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und der Söder braucht jemanden modernes, junges, der nicht alt abgestunken ist in der CDU. Und dann wird Jens Spahn wird CDU-Vorsitzender. Quasi überlebt die drei Streithähne und wird CDU-Vorsitzender und wird dann Finanzminister. Und ist quasi dann gleichberechtigt. Also, oder mindestens, weil es halt muss der CDU-Vorsitzende muss ja im Kabinett eine Rolle spielen. Das muss eine wichtige Rolle sein, dann wird der Finanzminister. Oh, Wunschvorstellung. Ist Söder aber nicht taktisch klüger, direkt den Finanzminister auch mit jemandem aus der CSU zu besetzen? Das macht die CDU nicht mit. Die CDU macht das nicht mit. Ja, die CDU macht das nicht mit, genau. Ja. Hier. Wunschvorstellung. Ja. Friedrich Merz wird CDU-Vorsitzender. Kann aber nicht verhindern, dass Markus Söder Kanzlerkandidat und Bundeskanzler wird. Und wird dann nicht mal Minister im Kabinett. Dann tritt er zurück. Dann wird Jens Spahn CDU-Vorsitzender und Finanzminister. Darauf kann ich mich einlassen. Ja, okay. Siehst du? So funktioniert's. So. Und dann kriegt Friedrich Merz nochmal Corona. Ja, weil immun ist man ja nur für ein paar Monate scheinbar. Das ist die aktuelle wissenschaftliche Lage. So, also wir sind jetzt beim zweiten von wie vielen Ministerien? Na, drei haben wir schon. Wir haben Kanzler. Wir haben, wir haben außen, wir haben Finanzen. Wir haben Finanzen, jetzt wäre Inneres. So, Inneres, Bau und Heimat. Die Frage ist, bleibt es dabei, dass es Inneres, Bau und Heimat ist oder wird das Heimat wieder gestrichen? Na, Horst Seehofer bleibt selbstverständlich Innenminister. Der hat schon so oft angekündigt, zurückzutreten, der macht einfach noch eine Periode. Alles andere wäre, also. Meinst du, der Söder kann den Seehofer in seinem Kabinett vertragen? Niemand kann Seehofer im Kabinett ertragen. Trotzdem aber ist selbst er da. Söder nicht? Ja. Also ich meine, wir haben ja in der Liste haben wir auf jeden Fall auch noch Dorothee Bär. Die muss ja irgendwie nachrücken und da wird ja quasi ein CSU-Platz dafür erforderlich sein. Würde ich jetzt den Seehofer über die Klinge springen lassen. Ich glaube, Dorothee Bär wird Verkehrsministerin. Ja, das vermute ich auch. Ach, natürlich, klar, weil der Dobrindt ist ja schon längst weg, dann wird der Scheuer wird... Natürlich. So. Scheuer, ja, stimmt. Ja, Scheuer, der ist. Nee, Scheuer finde ich richtig, ja klar. Der muss jetzt auch, nachdem er nicht mehr Verkehrsminister sein darf, braucht er was anderes. Ja. Sonst wird er arbeitslos. Das Peter-Prinzip. Und er wird einfach hochbefördert auf Inneres. So, kommt, macht er Inneres und Heimat kommt weg und wird der Beauftragten für Kultur und Medien zugeschoben und landet im Kanzleramt. Na, ich könnte mir aber auch vorstellen. Weil Heimat Kultur ist. Aber wäre nicht so Danny-mäßig ein neues Ministerium für Habeck, so Kultur, Medien, Digitalisierungsgedöns? So gut viel Ministerium? Kann ich mir gut vorstellen. Habeck wird einfach so Kultur-Medien-Bundesminister, Digitalisierungs-Medien-Kulturminister. Da bewerbe ich mich sofort. Was ist denn, wenn Heimat dem Umweltministerium zugeschlagen wird? Heimat, Umwelt liegt ja irgendwie nahe und aus irgendwelchen unglücklichen Umwegen kommt da Boris Palmer hin. Nee, oh Gott. Genau, Umwelt- und Heimatschutz. Umwelt- und Heimatschutzminister Boris Palmer. Boris Palmer. Bitte Ihren Ausweis. Ich bin Wachleiter der Chef der deutschen Polizei. Ja. Ach nee, Oberbürgermeister. Oberbürgermeister. So, jetzt das kommt ist eine schöne Vorstellung. Ich glaube, man möchte Heimat töten und stopft deshalb wie gesagt, Kulturstaatsministerin. Die Parlamentarischen gehen wir jetzt nicht durch und die Staatssekretäre auch nicht, sonst wären wir wahnsinnig, aber kommt halt zur BKM und dann kann man das da tot machen. So. Es wird dem Kanzleramt zugeordnet und es schleicht halt irgendwie so aus. Stellen werden gefittelt oder so und der Rest kommt woanders hin. Und das ist gut. Okay, Andi Scheuer, schreibt jemand mit? Ja. Mm-mm. Nein. Schreibst du wirklich mit? Nein. Oh, Mann. Ich mach's in der Post-Production, in die Shownotes. Ja? Hab ich's. Ja, okay, ich. Alles klar, super. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt nichts doppelt haben irgendwie. Das kriegen wir hin. Ja. So, Auswärtiges, das hatten wir schon. Ja. So, wir haben Inneres besetzt und wir haben Verkehr, sagen wir Dorothea Bär. Ja, das kriegen wir hin. Mhm. So. Verkehr, Dorothea Bär, ja, okay. Ja. Mhm. So, Wirtschaft genau. Und Energie. Bleibt es zusammen? Nee, ich könnte mir vorstellen, dass so Energie und Umwelt zusammengeworfen werden. Ich hätte jetzt fast gesagt Energie und Verkehr. So infrastrukturmäßig. Nee. Ihr denkt viel zu klein. Wirtschaft und Umwelt wird zusammengelegt. Oh Gott, ein Superminister. Wolfgang Clement pfft aus dem Grab. Ja. Superminister. Ja, aber das ist ja doch Wirtschaftsminister. Wirtschaft und Umwelt, das ist doch dann aber Habeck. Wumms, das Wumms-Ministerium. Wirtschaft und Umwelt viel zu groß. Ja. Viel zu groß, viel zu viel Arbeit, viel zu viel zu tun. Ja. Viel zu viel zu tun. Dann auch noch ein neues Superministerium. Du musst dir vorstellen, zwei Häuser werden verschmolzen. Alle mit ihren Eigenheiten, alle mit ihren bestimmten Arbeitsweisen, die da an den Tag gelegt werden. Egos, Abteilungsleiter-Egos, die aufeinander prallen und jetzt gemeinsam arbeiten. Viel zu viel Kindergarten, viel zu viel Arbeit. Nein, lieber die verlässliche Stelle Finanzminister sein, da weiß man, da kommen irgendwelche Zahlen hochgeflötet von den ganzen Volkswirten, die da rumhocken und so, und sagt man, ja, nette Zahlen, cool. Was? Andi, du machst schon wieder Scheiße, ja, nächstes Jahr gibt's dann aber weniger Kohle. Oh, mein Hemd ist schon wieder offen. Das macht der Habeck. Nee, aber Wirtschaft und Umwelt wird natürlich Anton Hofreiter. Moment, wie ist die Quotierung bei uns eigentlich gerade? Wir haben Dorothea Bär, wir haben Annalena Baerbock. Kann das nicht Simone Peter machen? Wirtschaft und Umwelt. Das ist nämlich, finde ich, die macht immer einen seriösen Eindruck, muss ich mal ehrlich sagen. Ist das? Ja, genau. Genau das ist es. Wer ist das? Ne? Das haben sich nämlich alle bei Christine Lambrecht auch gedacht und jetzt denkt man immer noch, wer ist das? Moment, die habe ich doch gerade gelesen hier. Die ist doch Staatssekretärin im Finanzministerium. Finanzministerium. Stimmt. Justizministerin ist sie jetzt. Jetzt ist das Sarah Rigliewski. Nie gehört. Ja, die ist jetzt Staatssekretärin. Du musst weiter runterscrollen. Ja. Zu Justiz und Verbraucherschutz. Klar. So, also aktuell ist Staatssekretärin Rita Hagel-Kehl, die sieht genauso aus wie Christine Lambrecht, nur ohne Brille. Krass. Nun, wir sind ja bei Wirtschaft und Energie aktuell noch gehalten von Peter Altmaier. Geht der mit der Kanzlerin zusammen dann in Rente? Oder macht er irgendwie weiter? Nein, Peter Altmaier macht's richtig oder hat's schon richtig gemacht. Er hat gesehen, aha, Conora, und hat gemerkt, die Leute fahren nicht mehr weg. Kaufe ich mir schnell ein neues Wohnmobil und dann fährt der einfach, dann lebt er nur noch mit dem Wohnmobil rum. Von Veranstaltung zu Veranstaltung, dann fährt er mal kurz, er spricht ja fließend Niederländisch, fährt er mal kurz über die Grenze, besucht da irgendwie ein paar Freunde, geht dann nicht essen, schläft aber immer auf der Auffahrt in seinem Wohnmobil und fährt dann wieder rum zur nächsten CDU-Veranstaltung, hat immer so 5 Anzüge dabei, dann fährt er irgendwo hin, bleibt ein paar Nächte, bringt die Sachen da zur Reinigung und so und lebt in seinem Wohnmobil für so ein Jahr und schreibt ein Buch und lässt sich von Markus Feldenkirchen begleiten. Das ist ja eine ganz hervorragende Vorstellung. Also Markus Feldenkirchen schreibt das Buch, aber Peter Altmaier sagt ja, aber bloß wenn ich da auch als Autor erscheinen darf. Macht aber in Wirklichkeit keinen Finger dafür krumm. Der hat mit Kochen zu tun. Oh Gott. Also, wer macht jetzt Wirtschaft? Ja, das hatten wir Wirtschaft schon gesagt. Umwelt, Simone Peter. Ja, für den Hofreiter brauchen wir aber auch noch einen Job, den dürfen wir nicht vergessen. Na, der wird Entwicklungsminister. Geht nicht. Scheiße. Okay. Wir können das ja mal schieben. Kannst du mal notieren? Hofreiter oder Simone Peter, Schrägstrich. So, okay. Machen wir am Kopf, setzen wir Schrägstrich. Okay. Justiz und Verbraucherschutz. Seit Jahrzehnten in weiblicher Hand, wird vermutlich auch so bleiben. Die Frage ist, wer macht das? Katja Mayer. Kennt keiner wieder. Nee. Ich weiß nicht, wer ist das? Ich wüsste nicht mal, welche Partei. Grüne, sächsische Justizministerin. Schön konservativ. Was ist denn mit Hertha Doppler-Gmelin? Die könnte mal wiederkommen. Ist zwar SPD, macht aber nichts. Wir haben es ja schon mal gesehen, die 90er sind wieder da. Wir betonen es immer wieder. Gut, wie heißt die? Katja Mayer. Mayer, natürlich heißt sie. Was ist denn, wenn tatsächlich das für Schwarz-Grün nicht so komfortabel wird und die doch nochmal die ganz knapp über die 5%-Hürde gesprungene FDP ins Boot holen, um Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger da wieder hinzusetzen. Und zwar nur die, ansonsten ist überhaupt niemand von der FDP dabei. Nee, dann einfach nur, um dem Lindner eins auszuwischen. Nee, das wird aber nicht passieren. Dann das kann man schon, da muss man auch ein bisschen an seine Gesundheit denken. Ne? Der stopft sich ja nachher noch irgendwie so einen komischen Schlauch über den Auspuff von seinem Porsche und stellt sich in die Garage und lässt das Gas vorne einleiten oder so. Das kann man nicht machen. Oder, keine Ahnung, er weiß nicht, brennt, springt in die Fritteuse von Borchardt, um sich selbst zu verletzen, weil er das nicht aushält. Das geht nicht. Da muss oder, man auch menschlich oder, sein. Oder einfach mal wieder so schön Jochen Schweizer Fallschirm springen. Schön, ich hoffe. Ja, dann kann er auch gleich den Klassiker mit dem Genfer Hotel nehmen. I did it. Oh Gott. So, nee, ich glaube, nein, das können wir auch Jochen Schweizer nicht antun. noch ein auf dem Gewissen. Wir waren bei Justiz, also Katja, ich kenne die nicht. Ist sächsische Justizministerin. Ja, sorry, wir müssen, einerseits, also, sie hat Ahnung und sonst ist so in der Justizministerin-Reihe bei den Grünen auch ein bisschen dünn, so. Oh, was war das? Ein Geräusch. Das war eine geheime Sprachnachricht von Günther Jauch. Das kann sein. Mhm. Nee, war gar nicht. Aber du bist doch im Urlaub. Instagram. Ach, Instagram. So, Hubertus Heil bleibt Arbeitsminister. Ja, der bleibt, das stimmt. Der kettet sich als Ministerium, bis die Werkverträge auch wirklich in der Fleischindustrie abgeschafft sind. Die natürlich wieder von Schwarz-Grün eingeführt werden. Dafür kriegen die Grünen aber Elektroautos. Ja. Bleibt Arbeit und Soziales zusammen? Ja, ne? Ja. Ja, bleibt zusammen. Nee, ich glaube, das kommt jetzt wieder in CDU-Hand. Das lassen sie sich nicht nehmen. Aber der CDU-Arbeitnehmerinnenflügel, der existiert schon seit 30 Jahren nicht mehr. Das macht ja nichts. Die kriegen den auch nicht. Wer redet denn davon? Ach so. Nee. Das kriegt hier irgendwie... Das ist doch klar. Julia Klöckner steigt auf. Oh, die geht von Ernährung und Landwirtschaft in Arbeit und Soziales. Ach du Scheiße, stimmt. Nein, Julia Klöckner wird natürlich Verteidigungsministerin. Das ist aber richtig, weil Ernährung und Landwirtschaft muss freigemacht werden für die CSU. Ja. Stimmt, ja. Ja. Nee, Julia Klöckner. Julia Klöckner wird Verteidigungsministerin. Nein, Agnieszka Brugger wird Verteidigungsministerin. Das lassen sich die Grünen nicht nehmen. Okay, das stimmt, vielleicht. Ja gut, dann wird Julia Klöckner Arbeitsministerin. Ja, das ist okay, glaube ich. Was? Kein Kabinett dieser Welt und selbst wenn das Kabinett von König Markus dem Ersten ist, kein Kabinett der Welt ist okay, wenn Julia Klöckner Teil dessen ist. Ja, aber ist ja schon der Grundansatz ja kaputt, er kann es ja nicht mehr kaputter werden. Ja, aber dann kannst du trotzdem nicht sagen, das ist okay, ja? Wir sollten uns jetzt nicht zu sehr hier über die Realität Gedanken machen, aber trotzdem dürfen wir ihn nicht mit solchen komischen, positiv wertenden Adjektiven aufwarten. Ja. Also Julia Klöckner. Ja. Und dann Julia Verteidigung. Bleibt Verteidigung? Bleibt sie? Bleibt Frau Kramp-Karrenbauer? Bleibt sie das? Nee, nein. Agnieszka Brugger. Grüne. 100%ig. Lassen Sie sich nicht nehmen. Die ist schon seit ewig dabei. Verteidigungsausschuss. Mehrere Untersuchungsausschüsse mitgemacht. Die bleibt. Dem treu, Entschuldigung, musste gerade einen Schluck trinken. Die bleibt dem treu und wird Verteidigungsministerin. Ministerin. Wobei ich mir als Verteidigungsminister auch Paul Ziemiak ganz gut vorstellen kann. Der ist zu jung. Der wird auf jeden Fall Staatssekretär irgendwo. Nee, der wird Gesundheitsminister. Nein! Wird ja frei, ne? Ja. Jens Spahn ist ja Finanzminister. Wann ist die nächste Wahl? Nächstes Jahr, September. Das ist lang genug hin. Philipp Amthor kommt nochmal zurück. Nee, der wird Staatssekretär irgendwo. Ja, das kann gut sein. Parlamentarischer wird er irgendwo. Ich glaube auch, bei Ziemiak ist es auch so, der wird auch immer parlamentarischer. Der ist doch auch 40. Echt, ist der schon so alt? Ist ja auch Mitglied der Jungen Union, bis man 40 ist, ne? Ja, sowas in der Art, oder? Ja. Yeah. Ist die so, also es gibt ja so Altersbegrenzungen. Die berühmte Altersklippe. Bioklippe heißt es. Bioklippe, ja. Bioklippe, Dennis. Ist so ein, nennen aber nur Insider so. Oh Gott. Die Bioklippe, die ist in der SPD bei 35, was auch schon, muss man sagen, für eine Jugendorganisation. Bei der CDU halt 40, ne? Bis 40 noch in der Jungen Union. Aber dann haben wir Verteidigung jetzt durch, ne, oder? Und das sind halt nicht die 40-Jährigen, die noch Skateboard fahren in der CDU, ne? Das muss man auch mal sagen. Der Ziemiak ist 35, nur. Fährt der Skateboard? Hoffentlich nicht. Der sieht, als würde sich das dabei brechen, sieht er so aus. Wenn Paul Ziemiak eine Jugendsportart, also eine Sportart ausführen würde, die man eher Jugendlichen zuschreibe, welche wäre das? Kickboxen. Nee. Das ist ein Lauch. Der macht kein Kickboxen. Na doch, zur Selbstwertsteigerung. Nee, der macht irgendwas, was so ein bisschen künstlerisch ist. Vielleicht Rollschuhfahren oder so. Capoeira? Aber, also wirklich so Rollschuhe. Die vier, so mit diesen vier Rollen, meinst du? Ja, genau. Also keine Inlineskates, sondern halt Rollschuhe. Ja. Mit diesen raketenantriebsähnlichen Stoppern vorne dran. Und dann geht er auch immer zum Roller Derby. Ja, genau. Und ich aber weiß nicht, nicht wegen des Sports. Auch noch so, es gibt doch nicht bestimmt auch noch Sports, so Rollschuh-Diskurs irgendwo. Ja, nee, Roller Derby, aber nicht wegen des Sports, sondern nur aufgrund der Frauen, die sich da gegenseitig verkloppen. Das findet er scharf. Ja. Sagt er aber keinem. Er ist ja Rollschuhfahrer. Ja, das finde ich gut. Rollschuh. Also, Ernährung und Landwirtschaft. Hatten wir gerade schon vergeben, oder? Nee. An die CSU. Ja, an die CSU, aber an wen? Ja, wen hat denn die CSU noch im Gepäck? Na, Ilse Aigner. Ilse, lebt die noch? Ja, die ist Heimatministerin in Bayern? Nee, ist sie nicht mehr. Ilse Aigner. Nee, ach, ist sie nicht mehr, aber sie war doch Ministerin. Nee, mit der ist doch irgendwie, da ist doch irgendwas gewesen. Ilse Aigner. Weiß ich nicht. Ist sie nicht? Also tot ist sie nicht, das weiß ich, aber hoch. Sie war ja Stellvertretende und jetzt, sie war ja schon mal Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Ganz vergessen, ganz verdrängt. Oh Gott, was macht sie denn jetzt? Die macht ach so, Präsidentin des Bayerischen Landtages ja. Ist sie. Nee, das ist, nein, das ist, da macht die auch nichts mehr. Guck mal, die ist jetzt Mitte 50. Nee, die macht jetzt noch Präsidentin, bis sie da in den Ruhestand geht und dann ist auch gut. Die hat alles gesehen. Warum soll die jetzt nochmal nach Berlin? Das ist auch völliger Quatsch. Wen gibt's denn noch, was hat die CSU denn noch so aufzufahren? Tatsächlich, so wenn ich, sie hat, die CSU hat tatsächlich hat sehr viele Ministerinnen. Aber die sagen mir alle leider nichts. Ich bin in der bayerischen Politik halt richtig null bewandert. So richtig gar nicht bewandert. So. Also, den einzigen, den ich in Bayern neben Söder kenne, ist noch der Hubert Aigwanner. Aber das ist ja, der ist ja von den Freien Wählern leider. Freidrehenden Wählern. So. Das wäre aber lustig. Das ist halt wirklich eine provinzielle Provinznase. Dass man den überhaupt Landesminister werden lassen, ist schon fragwürdig. Aber dann Außenminister. Und dann erklärt er der großen Welt, wie das hier läuft in Bayern. Moment, es gibt ja immer einen. Ah, ich weiß. Ich weiß es. Ich muss den Namen nur googeln. Und zwar, es wird für die CSU, ich weiß nicht, ob der mittlerweile, aber der war lange parteilos. Das ist die Überraschung. Das ist die Überraschung, warte. Jetzt lädt es nicht. Und zwar, der ehemalige Oberbürgermeister von Augsburg. Der hat Augsburg von der SPD losgeeist, vor 20 Jahren oder so, als Parteiloser. Wurde von der CSU unterstützt, ist, glaube ich, mittlerweile auch in die CSU eingetreten. Und das ist so der Überraschungstyp. Er hat nicht mehr kandidiert für den Bürgermeister, für den OB-Posten. Und da ist jetzt irgend so ein Typ von seinen Gnaden tatsächlich OB geworden. So. Und es lädt leider nicht, deshalb kann ich nicht sagen, wie der Typ heißt. Aber der wird's. Kann das jemand mal schnell googeln? Oberbürgermeister Augsburg. Weber. Heißt der Weber? Was hast du gesagt? Nicht der jetzige, der davor. Ja, hier Liste der Augsburger. Das heißt gar nicht Bürgermeister bei denen, das heißt Stadtpfleger. Ach nee, Quatsch. Ja, die jetzt haben auch 1200 sowieso. Die haben auch einen Feiertag mehr als Rest als Deutschland. Genau. Wichser. So, tatsächlich hieß es, gab keine Bürgermeister in Augsburg bis 1806. Da hieß der Titel Stadtpfleger. Ja, und dann ging es erst los. Hier. Genau. Kurt Griebel. 2008 bis 2020. Ganz genau. Für CSU angetreten, so. Zum Zeitpunkt der Wahl parteilos. So, sag ich doch. Und der wird's. Genau. Griebel, der wird's. Der wird. Und er hat eine Nachfolgerin, Eva Weber. Ah, so. Guck. Nachfolgerin, Eva Weber. Aber der wird Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Und der ist nämlich ein krass vernetzter Typ. Haben wir so einen Artikel über den gelesen. Krass vernetzter Typ. Absoluter Überraschungskandidat im Kabinett Söder 1. Aber der weiß, was er tut. Der zieht die Strippen. Der ist beliebt in Augsburg. Ja, vergleichsweise jung. Also der ist nächstes Jahr dann 55. Ja, ja, ja. Ich sag's, ich hab's, hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Genauso wie, dass Söder unser nächster Bundeskanzler wird. Kurt Griebel, Kurt? Georg? Ja, Kurt Griebel. Kurt Griebel? Kurt Georg Griebel wird. Nee, ins tatsächlich Kabinett nicht. Das Markus Söder, hier, König Markus des Ersten, wird der Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Kurt Georg Griebel zusammen mit Jeanette Baerbock als Außenministerin. Kurt Griebel ist übrigens nach seinem Vater benannt, der ebenfalls Kurt Griebel heißt. Ich habe auch so einen Freund, der heißt wie sein Vater. Und sein Opa hieß auch so. Geht das rechtlich? Kann man sowas machen? Ja, ja, geht. Schrecklich. So, das Gedönsministerium. Gesine Ackner. Frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Nie gehört. Keine Ahnung, nie ist gehört. Ja auch das Gedönsministerium, wie wir gelernt haben. Vielleicht macht das auch Dorothee Bär. Nee, die wird Verkehrsministerin. Ja, ja, aber vielleicht macht sie das hier auch noch so nebenbei. Ach so. Vielleicht wird das einfach nicht besetzt. Oder Anja Karliczek geht dahin, weil Bildung und Forschung an die Grünen geht. Das ja, finde ich sehr gut. Ja. Ja, stimmt. Finde ich sehr gut. Es gibt immer diese Personalien, von denen man sowieso nie wusste, wie sie es im Kabinett geschafft haben. Und die verbleiben dann einfach dort. Die bleiben dann einfach da, die kriegen eine neue Rolle. So, ja, pff, Gott, meine Fette, gestört hat die nie. Ja, aber lass dir was anderes machen. So, dann müssen wir den Posten nicht auf NN setzen. Das ist ja auch schön. Und wer ist ein Minister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend? NN. Gesundheit? Paul Ziemiak, sage ich ja. Nee, ich glaube nicht. Der wird parlamentarischer. Das ist. Nee, der wird. Nicht. Nee, der wird. Das Gesundheitsministerium ist der Ort für Jungpolitiker der CDU, um sich zu profilieren. Ja, was ist denn der Peter Tauber? Hatte der nicht schon mal einen Herzinfarkt? Der wird doch kein Minister mehr. Der ist aber parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Oder, ist auch nee, das war ein Hörsturz, glaube ich. Oder, ja, ist auch Verteidigungspolitiker, hat sich ein bisschen zurückgezogen, das stimmt, hat nicht mehr so viel gearbeitet, hat ein bisschen mehr Sport gemacht, das habe ich auch gehört. Oder ich erinnere mich viel mehr dran. Aber ich glaube, der würde das auch machen. Ist überhaupt nicht sein Feld, aber der ist auch halbwegs jung und schneidig. Ziemiak, das kommt zu früh. Ich glaube nicht, dass Ziemiak Minister wird. Ja, doch schon. Wobei, die mag, glaube ich, gar keiner. Das ist wieder das Problem. Wie den Ziemiak? Ja. Ja. Das ist wieder der Kuban Tillmann. Das ist, also alle, die von der Jungen Union kommen, sind einfach abgrundtiefe Fratzen, die niemand mag. Der ja, sind sie auch nicht in der Jungen Union. Ja. Vor allem nicht Vorsitzender. Meinst du, wir werden in 200 Jahren eine Vorsitzende der Jungen Union sehen? So 200, 300 Jahre? Dürfen Frauen da Mitglied werden? Das weiß ich nicht. So, Gesundheit. Mach mal schräger, ja? Mach mal einen Schräger dahin. Ziemerk, Schräger, Tauber. Okay. Kommt auch ein bisschen so, Verkehr, an. Digitale Infrastruktur. Das hatten wir schon gemacht. Das ist Dorothy Bär. Ja. Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Na, Umwelt ist ja schon weg. Ja. Umwelt und Naturschutz, ne? Ja. Und nukleare Sicherheit wird dem Innenministerium zugeordnet. Okay, das heißt, das Ministerium gibt es nicht mehr? Ja, das wird auch. Dann kommen wir zu Bildung und Forschung. Das wird aber als große, als sehr, sehr große Effizienzmaßnahme, wird das hier, ne? Verkauft. Nee, ich wiederhole mich. Wirtschaft und Umwelt geht zusammen. Da macht man ein Ministerium, bleibt dann wieder frei. Und das wird das Kultur-Digital-Gedönsministerium für Dandy Habeck. Ein Ministerium, wo er sich ganze Zeit profilieren kann, wo es einfach auch nichts zu machen gibt, weil digital, also es, für ein eigenes Digitalministerium gibt es eigentlich keinen Anlass, weil alle müssen digital machen. Aber man spart trotzdem, wir sind ja modern. Das ist einfach ein Zeichen der Modernität dieses Kabinetts. Markus Söder ist ja modern. Deswegen gibt es ein Digitalministerium, so wie er schon eine Digitalministerin in Bayern hat. Und das wird dann Habeck. Habeck wird Kultur- und Digitalminister. Habeck wird die Kulturministerin von Söder. Digitalministerin von Söder. Das hast du gerade so, ja. Nee, ich bleib dabei, der wird Finanzminister. Aus genau den Gründen, die ich genannt habe. Der hat keinen Bock auf Arbeit. Ja, aber du machst doch im Finanzministerium nichts anderes, als zu schuften den ganzen Tag. Du sitzt in staubtrockenen Meetings und dann sitzt du vor so einem Expertenkreis für Steuerschätzung. Und die labern ja, nicht den ganzen Tag zu. Das ist doch gerade mein Punkt. Das sind alles Volkswirte, die rechnen irgendeinen Scheiß, den sowieso keiner versteht. Kein Mensch versteht das. Aber als Finanzminister gewinnst du doch keine Kartoffel. Nein, aber du kannst dem aber Glauben schenken, was die da machen. Ich weiß nicht. Das sind Finanzbeamte, Dennis. Ja, aber kannst du dir Pferdefotos mit Finanzminister Habeck vorstellen? Das geht nicht. Als Kultur- und Digitalminister, doch. Das geht, klar. Unsinn, nein, Mann, also, die arbeiten, das sind vertrauenswürdige Menschen, kein Mensch versteht, was die tun und was die sagen, aber man kann ihnen vertrauen, das weiß Robert Habeck und deshalb sagt er, mach ich, geiler Job für mich und aber, ich kann den Leuten also, immer noch die Etats zusammenstreichen. Also du hast ja gerade von Pferdefotos gesprochen und vielleicht müssen wir da tatsächlich nochmal das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufmachen und das an Robert Habeck geben. Wenn ich mir überlege, dieses ikonische Foto von Julia Klöckner vor den Weinreben, wie sie die Arme nach hinten wegstreckt und die Freiheit in den Weinbergen zu feiern. Das ist da, also Robert Habeck mit so einem lässigen Pulli um die Schultern, wie er mit leicht geneigtem Kopf in die Kamera schaut und hinter ihm so eine im Sonnenlicht, ja, leicht tiefenunscharfe Weinlandschaft auftaucht, das wäre doch was. Nee, das Ministerium ist toxisch. Du hast ständig Lebensmittelskandale. Du stehst ganze Zeit irgendwie in der... Aber du hast die besten Fotos, weil du einfach... Ja, du kannst überall in den Wald oder so. Bildungsministerin. Wer wird Bildungsministerin? Anja Kalitschek kann es ja nicht werden, die haben wir irgendwo hingeschoben, ich weiß nicht mehr wohin. Ja. Wir haben auch schon recht viel Grün besetzt, das heißt, es ist vermutlich wieder ein Unionsministerium, vermutlich eher CDU. Brauchen wir nicht noch CSU noch eine? Nee, Gerd Müller bleibt wirtschaftliche Zusammenarbeit, CSU. Nee, aber gibt's nicht irgendeine, Der macht das auch schon seit 20 Jahren, oder? Ja, wer macht denn CSU-Bildungspolitik? Ja, weiß ich nicht. Gibt es da jemanden Bekanntes? Hier, Christina Steinbacher. Okay. Das nehmen wir die, dann nehmen wir die doch einfach. Das ist ein Name, der wurde mir gerade über Google ausgespuckt. Ja, dann ist das so. Da hat Google entschieden, dass unsere neue Bildungsministerin Name hier einsetzen ist. Ich glaube, da geht es um die Arbeitskreise der CSU-Fraktion und das Foto der Webseite ist von ihr. Ach so. Ja, aber es macht ja nichts. Ja. Qualifikation genug. Ja, so einfach ist es. Wie hieß sie denn? Wie wär's denn mit Marlene Mortler? Ah, die ist doch Drogenbeauftragte. Ja, die bleibt Ja, gewesen, bis 2019, genau. Und in der CSU. Nee, ist die wirklich. Oder ist sie gestorben und deswegen. Ach nee, weiß ich nicht. Nicht mehr. Nee, es ist. Nur die lebt. Die geht jetzt vom theoretischen in die praktische Phase der Drogenbeauftragten über. Sie hat endlich Stoff besorgt. Nachdem sie irgendwie jahrelang Drogenbeauftragte war, nie Stoff besorgt hat, hat sie jetzt endlich Stoff besorgt. Ach nee, kann sie nicht, die ist im EP. Deswegen hat sie ihr Amt als Drogenbeauftragte aufgegeben. Ach, wir verlieren immer die besten Leute nach Europa. Der wirklich war. Aber ganz ehrlich, ihre Nachfolgerin, die Frau Daniela Ludwig, die hat sich ja gerade in den letzten Tagen auch wirklich äußerst stark mit Ruhm bekleckert. Den Namen habe ich noch nie gehört und ich habe auch noch nie gehört, dass sich irgendeine Drogenbeauftragte tatsächlich mit Ruhm bekleckert hätte. Was hat sie das gesagt? Das war bisher tatsächlich, ach nee, es waren nicht immer nur Frauen. Der erste Drogenbeauftragte war Eduard Lindner von der CSU und danach nur Frauen. Ja, auch Sabine Betzing, die jetzt aber mittlerweile Lichtenhagen Betzing heißt oder so. Die war aber auch nicht gut. Ja, aber du brauchst ja irgendwie so eine, jemanden, der den ganzen Tag schreit, krasse Scheiße, sauft mehr Alkohol. Das ist jetzt keine hohe Qualifikation. Der Titel Drogenbeauftragter oder Drogenbeauftragter der Bundesregierung klingt für mich aber tatsächlich mehr wie so eine Art Vorkoster. Das ist natürlich was ganz anderes, offiziell heißt er tatsächlich Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen. Dass das in den Medien als Drogenbeauftragter abgekürzt ist. Das klingt trotzdem nach einem Kumpel, den man samstagabends anruft. Ja, genau. So wie die Telegram-Gruppen, in denen ich bin. Attila Hildmann Official? Ja. Ja, es gibt so Telegram-Gruppen. Da kann man dann. Die heißen auch Drogenbeauftragte. So. Also. Haben wir jetzt was notiert? Ich glaube, ich weiß nicht. Warte. Vor allem heißt eine Gruppe tatsächlich Apotheke 030. Na, 030 ist ja Berliner Vorwahl. Ah, aber. Okay. Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ja, die Bildungsministerin wird Christina Steinbacher. Ne? Ja. Ja. Und Gerd Müller bleibt? Ja, Gerd Müller bleibt. Der schon seit zwei Kabinetten ist der für wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständig. Der wird einfach jetzt nochmal das dritte Mal machen. No, nobody cares. Wer wird aber Kanzleramtsminister oder Kanzleramtsministerin? Was gibt's denn so das für. Das muss ein Söder-Vertrauter oder Vertraute sein. Und davon gibt's, genau, glaube ich, nicht so viele. Also welcher Gag hier auf der Hand liegt, war auch eine Helge Braun bleibt. Die haben ihn nicht aus dem Sessel gehoben bekommen. Aber es muss jemand Vertrautes sein. Dobrindt. Kurze Frage. Diesen Witz, dass man einen Kanzleramtschef nicht aus dem Sessel bekommt, der ist schon etwas älter, oder? Ja. Ja. Aber das hat man, denn man versucht es mit Gewalt, mit so einem Riesenkatapult, und dann fliegen die einfach nur ein paar Straßen weiter und landen irgendwie da in der Scharnhornstraße oder wie es heißt, Scharnhornstraße oder so. Oh, der erste alleine schon war Franz Josef Strauß, das hat ja dann auch schon da gepasst. Hat Markus Söder Vertraute? Nein, das ist das Ding, Markus Söder hat keine Vertrauten. Macht er das vielleicht selbst? Zusätzlich zum Kanzler. Ja. Micromanagement. Der managt die Toilettenpapierbestände im Kanzleramt selber. Also Chef des. Immer schön mit Cola Light im Kanzleramt und Micromanagement. Kanzleramtsminister wäre Philipp Amthor, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wäre. Ja, die Kanzleramtsminister ist tatsächlich eins der wenigen Ministerien oder Ministerämter, Ministerinnenämter, wo man tatsächlich arbeiten muss. Also auch nichts für zu Gutenberg. Ja. Nee. Was ist mit Markus Blome? Der ist jetzt aktuell Generalsekretär für die CSU. Was ist mit Nikolaus Blome? Ist ein Kolumnist von Bild? Ja. Nee, der hieß Nikolaus. Nikolaus der Blome. Ist wieder beim Spiegel. Der wird ja alle zwei Jahre weitergereicht. Immer wieder vom Spiegel zur Bild, Spiegel zu Bild. Und wird dabei immer konservativer. Und irgendwann dann Fokus. Ja. Alle landen ja irgendwann beim Fokus, der Rechtsaußen-Postille. Nikolaus Blome, ja. Was ist denn mit Philipp Piatow? Warum nicht einfach die Bild-Zeitung, direkt ins Kanzleramt holen. Ja, der wird Pressesprecher. Ja. Der wird Chef des Bundesinformationsamts. Bundespropagandaamt. Ja, oder und der Seibert geht zurück zum ZDF? Ja, natürlich, der hat ja ein Rückkehrrecht. Ja, ja. Und dann wird er wieder Nachrichtensprecher. Und als wäre nichts gewesen. Nee, der wird nicht Nachrichtensprecher, der wird, den schicken sie irgendwie zu ZDF Fiction. Ja. Der moderiert dann so Terra X, meinst du, oder? Nein, nee, der wird da irgendwie Programmdirektor für Fiction. Ach, Fiction, ja. Ja, und dann wird das quasi der Chef, passt da nicht mehr, scheiße. Nee, der Witz macht keinen Sinn. Egal. Dann schicken sie zu ZDF Fiction und dann werden die. Ah, dann leiden natürlich die Ostfriesland-Krimis da stark drunter, ne? Ja. Das ist nicht so schön. Wie ist das denn? Egal. Ostfriesland-Krimis? Zimmer, lebst du irgendwie hinterm Mond oder so? Na, ich wohne nicht in Ostfriesland vor allem. Ja, aber ZDF ist ein bundesweit ausstrahlender Kanal. Ja, und? Ist auf dem zweiten. So weiter schalte ich ja nicht. Also, die Ostfriesland-Krimis, das ist eine Krimi-Reihe, eine Krimi-Buchreihe vom Autor Klaus Peter Wolf, hast du, glaube ich. Ach ja, ich habe in seinem Hotel gepennt. In seinem Hotel? Nee, ich habe in im Hotel gepennt, wahrscheinlich das offizielle Hotel, das Hotel sei der offizielle Hotelpartner von. Ja, das kann gut sein. Und die hatten da auch die ganze Zeit lang die Bücher rum. Hotel. Das kann gut sein. Und die sind verfilmt worden fürs ZDF. Und die Bücher sind schon gar nicht mal so schlecht und die Filme sind für so ZDF-Abendkrimis auch einfach ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ach so. Kann man sich gut angucken. Und es spielt halt alles überall da. Da, wo du herkommst. Ja, schön. So. Stadthotel Smutje in Norden. Da habe ich gepennt. Jetzt, also, Chef des Kanzleramts, hier Philipp Piatow oder, wie heißt nochmal der andere Typ hier im Schützengraben? Ronsheimer. Ja. Paul Ronsheimer. Ja. Paul Ronsheimer, der macht das dann modern. Ja. Paul Ronsheimer macht das dann modern, der macht dann viel mit Insta. Und TikTok. Viel mit Insta und TikTok, ja. Genau. Ja. Das ist ein Gruselkabinett, so insgesamt. Was erwartest du, wenn der Kanzler Söder heißt? Warte mal, könnt ihr mal in der Wikipedia mal schauen? Hast du schon mal Kabinett Söder? Da gibt es ja keins. Das ist ja das Bayerische. Ja, echt? Ja, aber es gibt schon sogar schon Söder 2 hier. Ja, weil es ja zwei gibt in Bayern. Ah ja. Aber die sehen aber auch alle nicht so sympathisch aus, muss ich sagen. Aber seht ihr auf dem Bild, dass hier Kabinett Söder 2 ganz oben von Markus Söder drin ist, Ministerpräsident, da trägt er auch ein Earpiece, ne? Er muss sich anscheinend immer noch vom Hochdeutschen übersetzen lassen. Ja, vor allem finde ich es bei seiner politischen Ausrichtung sehr lustig, die Wikipedia eigentlich für Christdemokratie, Konservatismus, Föderalismus, soziale Marktwirtschaft, Wirtschaftsliberalismus, da könnten noch drei andere Richtungen reinschreiben, das würde dann so ungefähr Markus Söder abbilden. Ja, so, damit haben wir es, oder? Ja, damit haben wir das Horrorkabinett ab 2021 jetzt auch in ihrer Bundesregierung. Mit dem neuen Superministerium Wirtschaft und Umwelt. Wumms. Kabinett. Das ist das Wumms-Ministerium. Markus Söder. Wirtschaft, noch besser, Umwelt, Menschen und Soziales. Alter grüner Wahlkampfspruch. Immer noch besser als Kabinett Markus von Anhalt. Und mein Leben ist einfach geil, weil ich der fucking Prinz von Anhalt bin! Gut. Ich würde sagen, dann sind wir soweit mit dem ganzen Scheiß. Und Henry, du erzählst uns jetzt einfach mal, wie das alles so kam und wie man das alles so macht. Du hast ja, um das nochmal kurz, also du machst schon immer Musik. Du bist auch schon ganz lange König Henry und spielst irgendwie, ich weiß nicht, hier Gitarre, Akkordeon und Tröte. Es begann im fernen Jahre 1998. Bist du selbst unterhalten? Als ich elf Jahre alt war, mit Tuba. Ein Instrument, was ich bis heute kultiviere und mag. weil es ist groß und schwer und laut und man sitzt in der letzten Reihe, da sieht einen das Publikum nicht so. Und man kann in der Fußgängerzone dicken Menschen hinterhergehen und immer wenn sie wenn sie auftreten, machen ja, das ist durchaus möglich. Hast du das schon mal gemacht? Sowas Ähnliches. Und zwar als der Firmenlauf hier in Berlin mal war, stand ich im Regen am Streckenrand und habe... nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mit Gaffertape einen Regenschirm in den Trichter reingeklebt, der oben raus guckte. Und habe dort quasi in Dauerschleife die Bassline von Another One Bites the Dust gespielt. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum. Und das hat natürlich keinen gestört, denn ich habe ja für die Läufer gespielt, die vorbeiliefen. Und die kriegen ja dann immer nicht so sehr viel mit, weil die sind ja dann auch schnell wieder weg. Ja, das stimmt. So, also du machst immer schon schreckliche Musik. Du triffst schreckliche Musik, genau. Schrecklich viel Musik, habe ich gesagt. Achso, ja, das ist ja. Ich war auch mal, du moderierst auch so ein hier, so eine Open Stage. Genau. Im Süden. Stimmt, du warst ja mal da, ja. Ja, im Süden der Stadt. Also ja, für mich, aber innerhalb des Rings. Am Tempelhofer Berg. Okay. So. Und kann man auch mal sagen, das ist immer wann? Das ist immer montags, wenn nicht gerade Corona ist, und zwar der letzte Montag im Monat. Nee, stimmt gar nicht, der vierte Montag im Monat. Das ist meistens der letzte, aber es gibt manchmal auch noch einen fünften. Okay. Und das Lokal heißt? Arcanoa. Ja, und da gibt es einen? Fluss im Tresen. So. Wahnsinn, oder? Fluss? Ja. Ja, Wasser. Ein Fluss im Tresen. Also ja, Wasser, Pissrinne. Genau. Ja. Nein, es riecht so, wenn das Wasser lange nicht ausgetauscht wurde. Aber man kann sagen, der Tresen besteht aus einem Unterbau aus miteinander verschweißtem Eisenschrott und obendrauf sozusagen das, was in einer Standardkneipe halt einfach Holz wäre, ist quasi kleingeschlagener und umgedrehter so Grabsteine oder sowas. Und da ist quasi in der Mitte eine Vertiefung drin und dort läuft ein kleines Flüsslein lang. Man hat dann aber nicht mehr sehr viel Platz, um sein Bier da abzustellen. Das ist richtig. Ja, es ist auch keine glatte Fläche, sondern eher etwas zerklüftet. Also man muss tatsächlich aufpassen, wo man sein Bier hinstellt. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Das nächste Mal setze ich mich an den Tisch, habe ich mir dann auch gedacht. Aber da saß ich schon irgendwie an der Bar und habe gesagt, nee, scheiße, jetzt woanders setze ich auch nicht mehr hin. So. Also. Du hast mutmaßlich, wie man das so macht, auch schon in diversen Schülerbands und sonstigen Bands gespielt und verschiedenste Genres an Musik durchprobiert und Lieder geschrieben und bist aufgetreten vor mehreren 10.000 Menschen. Und dann hast du dir gedacht, eine Sache fehlt mir noch zu meinem Glück. Nämlich? Ein richtig schönes, rockiges Album, habe ich mir gedacht. Genau. Also Aufnahmen machen, das macht ja tatsächlich jeder, der irgendwie selber Musik komponiert und Lieder schreibt und so, und in der Regel ist das ein langer Learning-by-Doing-Schaffensprozess und ich sag mal so, je weiter die Dinge zeitlich zurückliegen, die ich so fabriziert habe, desto weniger reizt es mich, sie nochmal mir selbst zu Gehör zu bringen. Und das wollte ich mal ändern, dass es mich halt selber etwas mehr reizt und habe mir überlegt, das Ganze mal ein bisschen professioneller anzugehen. Was natürlich auch mit ein bisschen Glück einherging. Denn es ergab sich, dass ich mein Studium beendete und dann in einem Startup anfing. Und ein Startup, was überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, aber einer meiner beiden Chefs hat sein halbes Haus umgebaut zu einem Tonstudio. Und hat mir angeboten, dort doch mal einfach ein Lied aufzunehmen. Und das hat uns beiden viel Spaß gemacht und so gut gefallen, dass wir das überlegt haben, das dehnen wir auf ein ganzes Album aus. Dafür brauchtest du dann aber Geld. Also, was braucht man überhaupt für ein Album? Also, sinnvollerweise sollte man irgendwie Instrument spielen können oder Freunde haben, die Instrumente spielen können. Und man sollte irgendwie singen können oder zumindest Laute erzeugen können. Ja, aber jetzt bist du ja quasi schon im Aufnahmeprozess schon was mit drin. Ne? Du musst natürlich erstmal vorher irgendwie klar machen, was du überhaupt aufnehmen willst. Also das heißt, was du erstmal brauchst, ist irgendwie eine Idee von Musik. Ja, ja, also, ich meine, Lieder schreiben habe ich ja vorhin genau. gesagt, aber warte mal, stopp, du hast du extra alle Lieder für das Album geschrieben oder hattest du schon vorher Lieder rumliegen und gesagt, das kann ich nehmen, das nehme ich mal auf? Ja, also zum Zeitpunkt, als wir überlegt haben, wir nehmen jetzt das Album auf, hatte ich so, naja, ich sag mal, Lieder, für die ich mich nicht schämen würde, so um die 50 bis 60 rumzuliegen. Ja, okay. Und da hast du einfach aus dem Pile hast du so rausgesucht. Hast ja, genau, so was passt ja eigentlich. Also da sind ein paar dabei, die sind jetzt schon 10, 15 Jahre alt, aber auch welche, die sind dann erst, also wir haben angefangen aufzunehmen 2019 im Januar, dann war das jüngste Lied, war glaube ich 2, 3 Monate alt oder so. So. Und dann brauchtest du aber noch Kohle, weil offensichtlich dein Chef gesagt hat, ich bin da nicht bescheuert und finanziere dir ein ganzes Album durch. Oder was hat da gefehlt, worum ging's? Er hat mir zwar einen guten Preis gemacht, aber ich brauchte halt noch Kohle, einerseits, um auch diesen Preis bezahlen zu können und natürlich dann im Anschluss der ganze Kram, der halt noch so kommt. Also sprich, ich muss ja in die GEMA eintreten, ich muss natürlich auch in irgendeiner Art und Weise die Musik unter die Leute bringen, sprich CDs pressen oder ja, irgendwie auf die diversen Streaming-Portale, die es so gibt, dann hochladen. Aber das, hast du dann dafür ein Label oder so einen Verlag oder machst du das dann alles selber? Nö, das habe ich alles selber gemacht. Man braucht pro forma dafür tatsächlich irgendwie einen Label-Code, aber mein Chef hat für sein Studium so einen Label-Code und den nutzen wir jetzt dafür einfach. Genau. Normalerweise ist es halt eben so, dass man als Künstler weiß ich nicht, wenn man ähnliche Musik macht wie ich, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, es geht also stark in Richtung Ärzte, im Prinzip Rockmusik mit deutschen Texten. Normalerweise macht man dann irgendwie mit 17, 18, 19 ein Demo, schickt das an ein Label, das findet einen dann eben gut und finanziert den ganzen Quatsch. Das ist in meinem Fall halt eben nicht so gewesen. Ich habe quasi mich erstmal durch die Bildungslandschaft wursteln müssen, um am Ende einen Job zu ergreifen, der mir das möglich macht, es im Prinzip auch selbst zu finanzieren, also zumindest einen Teil davon. Genau. Und dieses Album aufzunehmen war jetzt im Prinzip eine Entscheidung von mir, weil ich es einfach mal gemacht haben wollte. So, normalerweise ist sowas eigentlich, gerade dann, wenn man ins Studio geht und wir haben im Studio ungefähr 40 Tage sind wir gewesen. Das ist normalerweise was, das man alleine nicht bezahlen kann. Also vor allen Dingen inklusive Tontechnik und den ganzen Bearbeitungen, die da noch auch so stattfinden. So, dann saßt du da also, hast dir jetzt mal alles zusammengerechnet und hast mir überlegt so, gesagt, so Scheiße. Mir fehlen noch ein paar tausend Euro. Genau. Und dann hast du das Crowdfunding begonnen. Mit dem Ziel, glaube ich, 5000 Euro. Ja, wollte ich auf jeden Fall haben, ja, genau. Genau, wo du gesagt hast, und wenn die 5000 zusammenkommen, dann schmeiße ich nochmal 5000 von meinem eigenen Geld und dann sollte es irgendwie hinhauen. Ja, ungefähr so. Das war, glaube ich, die Ansage. Ne? Genau, ungefähr so ist es auch gekommen. Komplett durchfinanziert gewesen wäre es nach meiner damaligen Rechnung mit 18.000. Mhm. Da wären dann aber auch sogar Schallplattenpressungen mit dabei gewesen. Aber so viel sind es nicht geworden. Es sind etwas mehr geworden als 5000, worüber ich sehr glücklich war, weil ich bin so mit der Einstellung rangegangen, ich mache das einfach mal gucken, was passiert. Aber bin tatsächlich mit der Erwartung rangegangen, dass es scheitern würde. Also auch so ein bisschen aus Selbstschutz, ne, um dann nicht als gescheitert am Ende dazustehen. Und da hätte ich ja behaupten können, naja, ist mir alles gar nicht so wichtig. Was aber nicht stimmt, das ist mir natürlich sehr wichtig gewesen. Genau, und dann hat sich das im Laufe der Zeit des Crowdfundings aber tatsächlich als so tragfähig erwiesen, dass da genug Kohle zusammengekommen ist. Was dann dazu geführt hat, dass wir im Studio dann eben auch sehr viel Zeit hatten und nutzen konnten, um sehr viele Details und so Wünsche von mir umzusetzen, die sonst so nicht möglich gewesen wären. Aber da kommen wir vielleicht dann dazu, wenn es um die Aufnahmen geht. So. Kohle da, Finanzierung gesichert, Titel ausgewählt für das Album. Was hast du dann gemacht? Das Album heißt übrigens wie? Die verzauberte Zuckerwatte. Verzauberte Zuckerwatte. Und kommt übrigens mit 3D-Brille, habe ich gelesen. Ja, das ist korrekt. Wenn es denn mal kommt, ne? Ja, wenn es denn mal nicht da ist. Es hängt tatsächlich daran, ich habe vor Beginn der Aufzeichnung dieser Sendung ungefähr eine halbe Stunde vorher habe ich die letzten Änderungen am Layout für das ganze Artwork ans Presswerk geschickt. Denn ich habe das natürlich, wie man das so macht, an einem Rechner entworfen. Und da ist ja kein Papier angeschlossen, sondern ein Bildschirm, wo man eine andere Farbmischung hat, als sie dann später auf Papier ist. Und deshalb lässt sich so ein 3D-Effekt mit Rot und Cyan in dem Fall ist das nicht so leicht übertragen. Und da war noch einiges an Korrektur hin und her, Ping-Pong-Spiel notwendig, bis das funktioniert hat. Aber jetzt geht's. Okay. Aber auf Spotify kann man es übrigens schon hören, ne? Genau, richtig. Haben. Es gab auch für die Crowdfunder bereits E-Mails mit Download-Codes und. Für mich immer noch nicht. Für mich immer noch nicht. Denn ist sie nicht bei dir im Spam gelandet, vielleicht eventuell? Aber eigentlich müsstest du. Die Mail wurde von Tanjas Mail verdrängt. Das ist möglich. Tanja, ey. Müsst du mal schauen. 27.06. war das. 27.06. Ja, um 0.05 Uhr. Und genau, da ist nämlich auch der ganze Kram schon mit drin, aber auf Bildschirm optimiert. So, ich gucke jetzt mal im Spam, ja. Wer hat mir am 27. geschrieben? Glückwünsche. Glückwünsche, Renke Brun hat mir eine Gewinnbenachrichtigung geschickt. Dann letzte Mitteilung für ihren Anspruch, 100 Freispiele. Mhm. Dann 400% exklusiv für sie. Ja, das war's. Mehr ist am 27. nicht gekommen. Dann gucke ich mal in mein normales Postfach. Wenn mir deine Mailadresse entgangen sein sollte, dann muss ich das natürlich nachreichen. Das ist ja peinlich dann. Nee, Quatsch! Ich hab's bekommen! Ha! Haha! Siehste. Ja, ist alles klar. Habe ich auch ganz klar gesagt. Das habe ich. So, wie mache ich das? Muss ich mir jetzt nochmal. Schicke ich das nochmal neu? Nee, das ist ja auch Quatsch. Ach, egal. So, mache ich später. Also, Download-Version ist da. Du hast ja jetzt das ganze Wochenende ja Zeit, die Musik zu hören. Ja, ist ja nur noch morgen, dann ist mein Urlaub ja vorbei. Ach so. Ja. Heute ist der Samstag. Ja. Der 18. Juli. Ja. 2020. So, also, so, du hast den ganzen Quatsch ausgesucht. Du hast jetzt irgendwie noch Kohle, du weißt, alles klar, wir können hier aufnehmen. Im Prinzip muss ich nur noch Zeit mit meinem Chef finden, dass wir uns da einsperren können und ich muss genau. Noch Leute akquirieren, die für mich vielleicht auch andere Instrumente einspielen, die ich selber nicht so gut kann. Exakt so ist es gewesen, ja. So. Genau, ich habe mich eigentlich dann hingesetzt und habe in meinem Fundus gekramt, okay, welche Lieder möchte ich denn gerne aufnehmen, bin dann mit der Liste ins Studio gegangen und die ersten Sessions im Studio selbst, also das war nicht durchgeplant, sondern das hat sich im Laufe der Zeit einfach so ergeben. Ich hatte dann eine Liste mit, also ein Song, den Abwasch, der auch als Video quasi zum Crowdfunding selbst schon erschienen ist und man muss ja den Leuten auch mal so ein bisschen was zeigen, wo es hingehen soll. Den hat man halt schon gemacht und dann bin ich mit einer Liste mit 12 weiteren Songs dann ins Studio gegangen, wovon dann einer nochmal ausgetauscht wurde. Und dann war es so, dass ich mich mit Gitarre bewaffnet in einen Raum gesetzt habe. Mein Chef, der auch gleichzeitig das Schlagzeug gespielt hat, daneben. Und dann habe ich ihm die Lieder vorgespielt und er hat mir Vorschläge gemacht, was man dazu als Schlagzeug spielen könnte und wo jetzt welche verschiedenen Teile der Lieder wie klingen könnten. Und so sind wir dann die einzelnen Songs nach und nach durchgegangen und haben im Prinzip erstmal Grundgerüste gebaut. Mhm. Und aufnahmemäßig ist das dann so, dass das allererste, was man macht, um so ein Album aufzunehmen, also die groben Songabläufe, die standen jetzt dann schon, war, dass ich die Songs ganz alleine gleichzeitig Gitarre spielend, also mit der Gitarre eingesungen habe. Also ich habe gesungen und Gitarre gleichzeitig gespielt, was man normalerweise eigentlich nicht macht im späteren Aufnahmeprozess dann, weil man ja das mit Mikrofon machen muss und dann hat man beide Sachen immer gleichzeitig aufgenommen, das will man nicht. Aber diese Spuren hört man später sowieso nicht. Man nennt das sogenannte Guide-Tracks. Das ist im Prinzip einfach eine Orientierung, wo es dann am Ende hingehen soll. Und wird dann das lässt du dir dann so, das wird dann so kalkofemäßig dir aufs Ohr gespielt, während du dann dazu die Gitarrenspur einspielst oder aber die Gesangsspur singst. Du singst genau dann auf dich selber drauf, oder wie? Mhm. Ja, genau so okay. Ist das. Mhm. Also es ist so ähnlich, die Spur wird hauptsächlich dafür genutzt, dann später zunächst erstmal das Schlagzeug einzuspielen. Das erste, was halt wirklich aufgenommen wird, was später auch so auf der CD landet, ist Schlagzeug. Und das wird dann auch auch nochmal auf bestimmte Arten korrigiert und angepasst oder auch zusammengepuzzelt. Also es war eben so, dass wir uns von vornherein gesagt haben, wir möchten gerne eine CD machen, ein Album machen, was vorrangig gut klingt und wo es weniger darauf ankommt, dass wir irgendwie unsere Egos damit befriedigen, dass wir alles einmal in einem Rutsch durchhauen und es dann perfekt ist, mit nach 200 Versuchen oder so, und dann hat man einmal so diesen einen goldenen perfekten Take. Das wollten wir also nicht machen, um Zeit zu sparen, sondern haben bei vielen Sachen einfach einzelne Teile der Lieder eingespielt, auch mehrfach in unterschiedlichen Varianten, und haben dann die uns am besten gefallen haben, zusammengepuzzelt und dann natürlich auch an den entsprechenden Anschlussstellen vielleicht nochmal ein paar einzelne Schläge, ein paar einzelne Beats nochmal so hingerückt, dass die Nahtstellen dann auch vernünftig geklungen haben. Und wenn dann das Schlagzeug steht, kommt als nächstes Instrument dann der Bass. Oder zumindest sollte er das kommen, da weder ich noch mein Chef den Bass gespielt haben, sondern tatsächlich in dem Fall auch andere Leute, haben wir uns an die Reihenfolge nicht unbedingt gehalten, sondern teilweise auch die Gitarren vorgezogen. Also man hat dann sozusagen das Schlagzeug, was du dann auf den Kopfhörern hast, und die ursprünglichen Guide-Tracks sind dann entweder schon weg, wenn du den Song auswendig kannst, also ich in meinem Fall konnte die dann halt schon auswendig, ich habe sie ja geschrieben und teilweise waren sie halt auch einfach schon alt. Der Guide-Track wird halt sehr, sehr leise gedreht. Einfach. Und so wird dann im Prinzip nach und nach werden die Grundinstrumente des Albums aufgenommen, was halt bei der Musikrichtung Gitarre, Bass, Schlagzeug ist. Und wenn dann dieses Grundgerüst steht, kommt halt der Rest oben drüber. Also sprich alle Instrumente, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, und der Gesang. Und wie, wenn du sagst, das Schlagzeug wird erst aufgenommen, dann erstmal für, wir haben das aufgenommen, erstmal für alle Songs erstmal das durch aufgenommen oder habt ihr Song für Song gemacht? Das geht ja kaum. Sondern wahrscheinlich erstmal alles. Ja, genau. Jedes Instrument erstmal durch, für alle Lieder, ja? Genau, also dadurch, dass das Schlagzeug ist ja nun mit Abstand das raumgreifendste Instrument von allen und auch das einzige, was halt wirklich zeitaufwendig aufgebaut werden muss. Ja. Da das Studio auch noch für andere Zwecke genutzt wird, haben wir das mit dem Schlagzeug tatsächlich durchgezogen. Das waren 2,5 Wochenenden, wo wir das dann für alle Songs gleichzeitig aufgenommen haben. Es gibt ein Lied auf dem Album, da ist es ein bisschen anders gelaufen. Da wurde nicht nur das Schlagzeug aufgenommen, sondern da wurden Schlagzeug und Bass gleichzeitig aufgenommen, und dieses Lied heißt Im Auge des Sturms. Da ist es so gewesen, und das ist auch das einzige Lied, also der Bassist, der das, Freddy heißt der das aufgenommen hat, zusammen mit meinem Chef, der übrigens Andreas heißt, die kannten sich schon sehr lange, und das Genre dieses Liedes hat beiden zugesagt, und die haben das dann quasi gleichzeitig eingespielt und auch als eins, ich glaube, das einzige Lied, was ohne Klick aufgenommen wurde. Also wenn man ganz am Anfang das Schlagzeug einspielt oder auch die anderen Instrumente, dann spielt man das auf einen sogenannten Klick ein. Das ist nichts anderes als ein Metronom. Also im Prinzip einfach ein taktgebendes Element, was dafür sorgt, dass die... Das ist bei GarageBand immer ausmachen muss, wenn man daran ja, genau. aufnehmen will. Ja. Und das macht man halt einfach, um Temposchwankungen zu vermeiden. Und noch so eine Guideline zu haben. Ja, und dann ist im Prinzip, wenn die ganze Basis dann drin ist, dann kommt der Rest rüber, was in dem Fall dann natürlich auch immer abhängig war von den Leuten, die das eingespielt haben. Ne? Du hast es schon erwähnt, wir mussten halt wirklich gucken, dass wir da irgendwie Termine zusammenfinden, was am Ende auch dazu geführt hat, dass der Aufnahmeprozess des Albums selbst fast ein Jahr gedauert hat. Also wir haben den Abwasch letztes Jahr im Januar aufgenommen und die regulären Aufnahmen für das Album, wo auch schon feststand, dass ich es auf jeden Fall durchziehen werde, egal ob es mit dem Crowdfunding klappt oder nicht, die haben tatsächlich schon März, April begonnen. Also lange vor Beginn des Crowdfundings. Und das haben wir dann auch dieses Jahr bis Ende April gemacht und das dann durchgezogen, immer an freien Wochenenden. Ja, und dann kam noch halt ein Cello dazu und eine Sängerin habe ich noch mit dabei. Glockenspiel ist noch mit drin. ein kompletter Bläsersatz, Saxophone, Posaune, Trompeten und eine Querflöte ist auch noch dabei. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ihr habt euch erstmal hingesetzt und so ein Grundgerüst gebaut, was man denn, wie man irgendwie gewisse Songs arrangieren kann. Aber das ist doch garantiert so wie überall in so einem kreativen Prozess. Da werden dir doch auch zwischendrin ständig neue Ideen gekommen sein, auch wenn ihr euch dann irgendwann mal auf ein einigermaßen festes Arrangement geeinigt habt und nicht nur dieses Grundgerüst habt, sondern später dann, wenn ihr sagt, so nehmen wir das jetzt auf. Und dann kommen dir doch bestimmt auch nochmal 1500 Ideen. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich so drüber nachgedacht habe, was ich dich fragen soll. Wie zieht man die Grenze oder wo sagt man, jetzt reicht's, wenn man in diesem kreativen Prozess immer wieder eine neue Idee hat und das könnten wir auch noch ausprobieren und das könnten wir auch noch machen. Wo sagt man, nee, machen wir jetzt einfach nicht. Wäre zwar vielleicht geil, aber lassen wir, weil das kostet mehr Arbeit, mehr noch ein Wochenende mehr, das ist irgendwie Geld, das ist irgendwie, also wie hast du das gemacht? Oder kam das gar nicht vor, sondern ihr habt euch einfach streng was aufgeschrieben, was ihr macht, das durchgezogen, weggearbeitet und das nächste vorgenommen? Nee, also ausprobiert haben wir tatsächlich eine ganze Menge. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, in den Hintergrund noch irgendwelche Gitarrenspielereien mit einzubauen oder zu gucken, wie sollen denn eigentlich Chöre arrangiert werden oder so. Aber dieses ganze Arbeiten ist ja dadurch, dass also dieses Overdub-Verfahren, das heißt, man spielt etwas ein und spielt zu dem Eingespielten wieder etwas Neues ein, ist ja ein komplett additives Verfahren. Und insofern hast du an einem bestimmten Prozess halt immer wieder die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren und wenn das nicht passt, das Ganze einfach nochmal zu machen. Aber was du wirklich in den seltensten Fällen machst, und wir haben das gar nicht gemacht, ist, dass du etwas, was wirklich dann als gut empfunden wird und was jetzt dann quasi im Kasten ist, dann nochmal aufzudröseln und nochmal quasi einen Schritt zurückzugehen. Also wenn du bei der Gitarre bist und die einspielst und merkst, ja, irgendwie ist der Bass da irgendwie nicht so richtig, dann spielst du den Bass nicht nochmal neu ein. Sondern wenn du merkst, da ist wirklich ein Fehler drin, dann kann man da vielleicht auch einfach mit Hilfe von Software vielleicht nochmal ein paar Töne verschieben oder so. Aber da wird jetzt nicht nochmal im Prinzip der Bassist nochmal neu ins Studio geholt und das Ganze nochmal neu eingespielt. Also, weil dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und wird tatsächlich nie fertig. Nee, das meinte ich auch gar nicht so sehr, sondern eher so, pass mal auf, wenn wir da jetzt nochmal irgendwie, an der Stelle nochmal über die Holzkröte rüberschrubben oder so. Ja, das kann man einfach dazu packen. Also damit veränderst du ja nichts, was bisher schon da ist. Nee, ist klar, aber wo hast du dann die Grenze gezogen? So, da kommen wir doch beim Hören, kommen auch ständig noch neue Ideen mit Sicherheit. Ja, was man nochmal ausprobieren könnte oder machen könnte. Irgendwann musst du doch sagen, jetzt ist Schluss. Also ich bin in meinem künstlerischen Prozess, das bin ich glaube ich aber schon immer, wenn ich irgendwas habe, womit ich zufrieden bin, dann bin ich damit einfach zufrieden. Dann gibt es vielleicht Sachen, die wären besser gewesen oder wo ich mir später auch denke, hey, das wäre auch nochmal eine schöne Variante gewesen. Die gibt es in der Tat. Aber wenn ich erstmal so einen Punkt erreicht habe, wo ich sage, ich bin mit einer gewissen Sache zufrieden, dann fasse ich ihn nicht mehr an. Weil ich bin ja zufrieden dann. Also ist, ja, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Ja, also ich verstehe, wie du es meinst, aber also ich habe bei vielen Dingen habe ich einfach schon eine genaue Vorstellung, wie es am Ende sein soll. Und die versuche ich dann so gut wie möglich zu verfolgen. Und ich bin da gar nicht so jemand, der so sehr viele Sachen ausprobiert. Was ich eher wo ich eher ein Element des Zufalls noch mit in den Prozess mit einfließen lasse, ist, wenn ich sage, okay, da schaffe ich jetzt Raum für ein Solo und dieses Gitarrensolo, das spielt jetzt jemand anders ein. Und den lasse ich dann einfach spielen, was er möchte. In der Regel aber nicht nur mit einem Take, sondern irgendwie den lasse ich viele verschiedene Vorschläge machen. Und dann suche ich mir den besten daraus aus, der mir halt gefällt. Also selbst wenn ich hier so Jingles irgendwie produziere oder was zusammenschnippelt oder so, ist es bei mir eigentlich immer so, regelmäßig, ich höre das Ding 5-mal, da fällt mir noch ein, ach scheiße, das hättest du dann auch nochmal anders machen können oder besser machen können. Das hätte weggemusst, da hättest du vielleicht nochmal irgendwie den, weiß ich nicht, irgendeine Sprechpause künstlich verlängern müssen oder so, damit das schöner klingt. Und das geht quasi nie weg. Ich rühre das dann nicht mehr an, weil ich zu faul bin, aber nicht, weil ich damit zufrieden wäre. Okay, ja, also diese Punkte, dass solche Sachen, es gibt auch manchmal solche Sachen, dass sie mir auffallen, auch wenn ich das jetzt nochmal höre, wo ich mir denke, da hätten wir nochmal ein bisschen was anders machen können. Aber dieses, dass mir solche Sachen auffallen, passiert in der Regel erst Monate, nachdem wir fertig sind. Okay. Also ich bin selber immer total fasziniert davon, was man halt zu zweit oder auch teilweise alleine im Studio machen kann, wenn man halt quasi immer wieder zu sich selber neue Spuren aufnimmt. Das fasziniert mich dermaßen, dass ich danach immer irgendwie so ein bisschen fast schon overwhelmed bin davon. Also dass man solche Sachen einfach auch selber machen kann. Mithilfe von so technischen Hilfsmitteln wie halt einer Recording-Software, die halt sonst so nicht gehen. Ne? Also es gibt halt niemanden, der was, ganz was alleine... Was benutzt man da für... Ja, was so, also wir benutzen Cubase da tatsächlich. Aber du kannst halt nicht mit dir selber im Chor singen, das geht nicht. Aber du kannst halt mithilfe von Aufnahmetechnik kannst du halt die Illusion erschaffen, als würdest du mit dir selber im Chor singen. Also du kannst es hörbar machen, was aber in der Realität halt nicht geht. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ja, das führt dazu, dass ich halt immer sehr schnell einfach sehr, sehr fröhlich bin, wenn ich sowas mache. Dennis, du stellst gar keine Fragen. Ja, weil ich bin ein faszinierter Zuhörer, weil ich davon null Plan habe und mir auch keine Idee mache, wie sowas funktioniert. Weil ich höre das gerade zum ersten Mal, dass ich hab mir das immer vorgestellt, man geht halt ins Studium, man nimmt das halt gemeinsam auf, macht aber keinen Sinn. Du brauchst ja die Spuren sauber getrennt. Du kannst ja nicht zusammen aufnehmen. Das geht ja gar richtig. Nicht. Richtig. Wobei man das schon auch gemacht wird. Man hört das dann aber. Also eine Band, die zum Beispiel, also man nennt das dann live einspielen, eine Band, die im Studio fast alles live einspielt, sind die Beatsteaks. Da ist nur ganz selten, also meistens wird das alles eingespielt und das Einzige, was sie weglassen oder nochmal neu aufnehmen, ist der Gesang. Aber der Rest wird tatsächlich alles, da wird alles gleichzeitig eingespielt. Jeder hat da seinen eigenen Raum, dass tatsächlich die Spuren auch voneinander getrennt sind. Die sind halt dann über die Kopfhörer hörend miteinander verbunden oder haben auch manchmal einfach Fenster dazwischen, dass sie sich gegenseitig sehen können. Und das wird dann tatsächlich gleichzeitig eingespielt. Und dann machen sie halt irgendwie 5, 6 Takes oder so, brauchen dafür auch eine ganze Weile, bis sie halt eben einen haben, der halt richtig sitzt. Und das ist dann live eingespielt. Das bringt natürlich nochmal ganz andere Dynamiken mit rein. Es gibt auch, es ist so eine Philosophiefrage, ne? Also wenn du das halt mit dem Overdub-Verfahren machst, so wie wir das gemacht haben, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass du relativ leicht zu dir selbst spielen kannst, ohne dass du noch weitere Signale hast, wie du spielst. Also was ich damit sagen will, ist, wenn du live einspielst als Band und du kannst dich sehen, dann kannst du einfach auch anhand des Körperablaufs sehen, wie jemand seine Hand schwingt an der Gitarre, wie dessen Tempo gerade ist, und die Leute können sich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander eingrooven. Das kannst du halt nicht, wenn du dich selber nicht siehst, sondern nur hören kannst, und dazu musst du dann eben halt auf den Klick spielen. Und dieses Klickspiel, was tempomäßig sehr starr ist, versus dem Live-Spiel, wo es eine gewisse Dynamik geben kann mit quasi unmerklichen Temposchwankungen, die das aber halt eben, wie gesagt, dynamisch machen. Das ist so ein Gegensatz, wo viele Musiker sich so zwischen hinten und her pendeln, sich am Ende irgendwie für eins entscheiden. Also meins ist zum Beispiel eben mehr so dieses Overdub-Verfahren mit wirklich irgendwie einer klaren Struktur in der Musik. Und es gibt aber halt viele, vor allen Dingen halt eben Bands, die sich mehr so auf dieses Live-Zusammenspielen irgendwie fokussieren. Und dann auch mit sowas wie einem Klick überhaupt nicht arbeiten. Wenn du hast ja beschrieben, wie du es aufgenommen hast, und dann hast du immer so liebevoll von Zusammenpuzzeln gesprochen. Also ich gehe jetzt mal sozusagen einen Schritt weiter in Richtung Produktion, wobei ich davon ausgehe, das habt ihr alles auch so ein bisschen durchmischt und nicht irgendwie streng getrennt, oder? Also Nee, schon das ist ein durchgehender Prozess gewesen. Das Einzige, was getrennt war, davon war das Mastering, was ganz zum Schluss halt erst kam, als der ganze Rest fertig war. Und was würdest du sagen, wie ist das so anteilsmäßig? Was davon ist tatsächlich Aufnahme und wie viel nimmt die Produktion ein? Also ich habe echt keine Ahnung, aber ich würde mal fast schätzen, dass das zusammenzuschnibbeln und zu produzieren deutlich aufwendiger ist und ich würde mal sagen 2/3 der Zeit einnimmt. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, das kommt ungefähr hin. Das kommt ungefähr hin. Man kann es aber auch relativ schwer trennen, weil es eben meistens so ist, okay, wir haben jetzt eine gewisse Spur, die wir aufnehmen wollen. Meinetwegen sagen wir mal den Chor. Ja, da sind dann irgendwie drei oder vier verschiedene Stimmen drüber, die ich dann quasi parallel singe. Und wenn die eingesungen sind, dann werden die halt eben zusammengepuzzelt. Und gerade Chor ist halt zum Beispiel so ein, ist eins der Elemente, die im Hintergrund laufen, wie zum Beispiel auch der Bass, das sind so die Elemente, die merkt man vor allen Dingen dann, wenn sie fehlen. Und um einfach dem Zuhörer ein angenehmes Hörerlebnis zu ermöglichen, wird dort halt auch sehr, sehr viel Kosmetik angewendet. Also da wird eben tatsächlich alles zurechtgerückt, dass eben die Tonwechsel bei mehreren Stimmen tatsächlich alle genau synchron passieren. Da werden auch die Tonhöhen ein bisschen angepasst, dass es alles halt wirklich schön saubere Akkorde sind. Da wird sozusagen der Gesamtstimme, der Gesangsstimme, der Hauptstimme, die tatsächlich dann auch die Texte vorträgt, so eine Art Bett bereitet, was halt auch einfach schön gemacht sein soll. Und dann kann man nämlich sich, wenn das dann fertig ist und man später dazu die Hauptstimme singt, wirklich auf das Singen und auf den Text fokussieren und findet dann automatisch wesentlich besser in die Musik rein. Was am Ende dazu führt, dass dann eben genau für die Hauptstimme, wo man ja wirklich keine Kosmetik haben will, weil es die verfälscht, die dann auch gar nicht mehr braucht. Weil man einfach ja von vornherein schon sich eine Umgebung geschaffen hat, die dazu führt, dass man besser singt. Aber passiert dann immer noch, also wenn du sagst, werden halt Dinge nochmal angepasst, passiert dann noch trotzdem noch ein bisschen was im Mastering oder im Zusammenschnitt? Also weiß ich, das Mastering ist nochmal ein getrennter Prozess, richtig? Ja, genau. Also der es gibt im Grunde gibt es vier Stufen. Es gibt das Recording, es gibt das Editing, es gibt das Mixing und es gibt das Mastering. Recording ist klar, Aufnahme ist ist, glaube ich, selbsterklärend. Das Editing ist dann eben dieses Zurechtschneiden. Also zum Beispiel auch, da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gesangsspur aufnehme und der Titel beginnt aber mit einem großen Instrumental-Intro, dann fange ich natürlich die Aufnahme nicht da am Anfang an, sondern springe direkt dorthin, kurz vor dem Gesang, einfach um Zeit zu sparen. Und da habe ich dann immer so Sachen wie Einatmer drin oder ich summe irgendwie den Ton, mit dem ich anfangen will, nochmal vorher. Also erzeuge im Prinzip akustischen Müll. Das Editing schneidet solche Sachen zum Beispiel raus. Oder auch an bestimmten Stellen, wo man vielleicht gar keine Atmer haben will, nimmt man die raus oder man verstärkt die nochmal, um es ein bisschen lebendiger klingen zu lassen oder so. Das macht das Editing. Das Mixing selbst, wenn die Spuren fertig geschnitten sind, sorgt für das Gleichgewicht zwischen den Spuren. Also, dass die Gitarre nicht zu laut ist und die Stimme übertönt. Oder dass der Bass zu den tiefen Trommeln passt oder so. Da wird dann natürlich auch mit Equalizern entsprechend werden die Frequenzbereiche so abgesteckt, dass da im akustischen Raum des Liedes jedes Instrument und jede Spur so seinen eigenen Platz hat. Na, also gerade die menschliche Stimme ist eher mitten betont, Gitarre ist auch eher mitten betont. Und wenn man das jetzt schlecht mischt, dass sozusagen die gleichen Mittenfrequenzen auf beiden Spuren laufen, dann funken die sich quasi in die Quere und man hat am Ende irgendwie Brei. Deshalb überlegt man sich ja, okay, nimmt man die Stimme jetzt eher, betont man da eher die tiefen Mitten und bei den Gitarren eher die höheren Mitten oder umgekehrt, bringt man da vielleicht auch nochmal einen Stereo-Effekt mit rein, dass man sagt, man packt die Gitarre ein bisschen weiter nach außen, nach links oder rechts und die Stimme lässt man eher in der Mitte oder wandert die auch ein bisschen hin und her oder so. Und das führt dann am Ende dazu, dass man später als Hörer der Musik die einzelnen Teile besser auseinanderhalten kann. Und das Hören einfach auch mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie Erfahrung habt, irgendwie mit Karaoke oder so, in so einer Kneipe, wo Musik und Gesang aus demselben Lautsprecher rauskommt. Das nicht vernünftig abgemischt ist, da kommt in der Regel immer Brei raus. Ja, und das will man halt verhindern. Und hast du davon irgendwas übernommen von diesen Prozessen oder hast du das Profis überlassen? Nee, also tatsächlich mein Chef und ich, wir haben das selber aufgenommen. Das ganze Editing und Mixing hat er gemacht, weil er eben selber Inhaber des Tonstudios auch ist und sich damit am meisten auskennt. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel, dass man auch mal überlegt, packt man jetzt nochmal verschiedene Effekte drauf? Also macht man da nochmal einen Hall oder ein Echo oder verzerrt man bestimmte Sachen nochmal an einigen Stellen? Ja, oder also es gibt sehr viele Details in der Musik drin. Also es gibt einige Songs, wo wir mit Windgeräuschen arbeiten oder halt mit irgendwie noch so kleinen Percussions, die da drin sind, wo solche Sachen wie zum Beispiel Stereo-Effekte, also eben packe ich was nach links und rechts oder bewegt sich auch irgendwas von links nach rechts, wo ich dann auch schon mit Einfluss genommen habe, weil ich dann auch eine gewisse Klangvorstellung habe. Also es gibt ein Lied, da fallen zwei Schüsse und der eine, da fliegt die Kugel von links nach rechts und bei dem anderen von rechts nach links. Und das habe ich zum Beispiel so gesagt, dass ich das gerne so hätte. Dass man, wenn man das, also das hört man eher weniger, wenn man vor einer Stereoanlage sitzt, aber wenn man das über Kopfhörer hört, dann ist der Effekt schon sehr deutlich. Wo hast du so, wo beziehst du so Effekte? Oder hast du dich selber irgendwie in Wannsee auf Schießstand gestellt und da irgendwie 10 Mikrofone aufgebaut und dann da mal einmal durchgeschossen? In den Kunstkopf geschossen. Es gibt, also so Effekte, also entweder Klaus City, was wir tatsächlich aber nicht gemacht haben, das habe ich mir nicht getraut, bis auf einen. Nee, ist klar. Oder du kaufst sie halt. Also es gibt halt so Sounddatenbanken, da bezahlst du irgendwie 3-4 Euro und kriegst dann Grillenzirpen. Okay. Und aber wenn du sagst, dass du dann... Gibt auch freesound.org, mit dem wir diese Sendung schon seit Jahren bestücken. Wir sind nämlich echt knauserig. Wenn du sagst, dass dir dann noch an der Musik, also Dinge macht, das heißt, produzierst du dann quasi zwei Versionen des Songs, eine quasi Playback, also nicht Playback, aber so eine Variante, die du, wenn du, also wie weit unterscheidet sich dann quasi diese Studiomusik von deiner Live-Musik? Und kannst du Dinge deiner Studiomusik dann auch auf die Live-Situation übertragen? Also der Unterschied ist extrem groß. Es kommt auch so ein bisschen darauf an. Also ich bin ja einerseits ein Singer-Songwriter, der alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne steht, so wie Renke das gesehen hat. Ne? Das heißt, ich habe zwei Stimmen. Ich habe meine Gitarre und ich habe die Stimme, mit der ich singe. Auf dem Album habe ich natürlich die Möglichkeit, so viel zu machen, wie ich will. Ne? Also Abwasch hat 5 oder 6 Gesangsstimmen und ich glaube 8 Gitarrenspuren, die irgendwie parallel laufen, auch unterschiedliche, also E-Gitarre und Akustik. Und das ist live natürlich so nicht möglich. Was ich jetzt aber tatsächlich schon mache seit letztem Oktober ist, dass ich angefangen habe, also ich habe mir noch 3 Leute zusammengesucht. Einer davon hat auch beim Album den Bass schon gespielt. Und wir haben eine Band gegründet und mit 2 Gitarren und 3 Gesangsstimmen ist schon sehr, sehr viel mehr noch umzusetzen von dem, was wir halt im Studio aufgenommen haben. Also auch hier wieder ist wieder die Parallele, wenn du dir mal ein Ärztealbum anhörst, ne, und du hörst, wie viele verschiedene Gitarren da drin sind. Also nehmen wir mal Schrei nach Liebe, das Lied werdet ihr sicherlich beide kennen. So, da gibt's eine Schrammelgitarre im Refrain, wo einfach die Akkorde gespielt werden und dazu gibt's halt diese eine typische Melodie, dieses da da da da da da da. Diese Gitarrenmelodie, die dabei ist. Die spielt Farin Urlaub live, spielt er immer nur diese Melodie. Und die dahinterliegende Schrammelgitarre, die existiert einfach nicht. Na, und dann musst du halt überlegen, okay, wenn du das jetzt nach live, also du schreibst die Songs ja im Studio oder fürs Studio und transportierst die dann nach live. Und dann musst du überlegen, okay, was nimmst du jetzt mit rüber, was lässt du weg? Es gibt auch teilweise... gibt Sachen, die live nicht funktionieren, irgendwelche ewig langen Intros mit Geräuschen oder so. Das ist ja komplett witzlos, dass ich mich irgendwie auf die Bühne stelle und bei dem Lied High Noon jetzt am Anfang irgendwie erstmal eine halbe Minute Grillenzirpen mache. Also, das ist natürlich Quatsch. Und ja, dann nimmst du halt einfach die Teile, von denen du möchtest, dass die halt live gespielt werden. Und spielst die. Das sind dann in der Regel halt die, wo du denkst, okay, das Publikum geht da drauf ab und möchte das hören. Das sind die Bausteine der Lieder, die halt wichtig für das Lied selbst sind. So. Jetzt hast du die fertigen Soundfiles. Und dann gehst du damit... Ja, Moment. Wir waren jetzt beim Mixing stehen geblieben, ne? Also wir haben jetzt die Spuren alle zusammen ins Verhältnis gesetzt. Genau, jetzt kommt noch das Mastering. Jetzt sind die Spuren ins Verhältnis gesetzt und jetzt werden tatsächlich das erste Mal, wie du schon gerade angesprochen hast, das erste Mal Dateien erzeugt, die das Lied mehr oder minder fertig enthalten. Also das heißt, da kann ich jetzt keine, das ist eine Datei, das ist eine Wave-Datei, da jetzt einzelne Instrumente nochmal zu verändern, ist jetzt nicht mehr möglich. Und das läuft jetzt in ein anderes Studio, das habe ich tatsächlich jemand anders machen lassen, zum Mastering. Und dort wird das Lied insgesamt nochmal betrachtet. Da wird halt mit dem Equalizer nochmal geguckt, dass die Frequenzen alle stimmen. Da wird alles nochmal über einen Kompressor gejagt, um zu gucken, dass die Lautstärke auch einigermaßen einheitlich ist. Und da wird auch geguckt, dass nichts übersteuert und alles am Ende. Die Lautstärke so oder die Lautheit? Loudness Wars. Die Lautheit ist es, glaube ich, ja. Ja, hast du recht. Genau, das wird dann eben nochmal sich alles angeguckt, dass es eben passt. Und dass auch im Verhältnis die Lieder untereinander, ja, okay. dass die Lieder untereinander nicht, keine starken Abweichungen haben. Also du nimmst die Lieder ja unabhängig voneinander auf und ich weiß nicht, ob du das Album jetzt schon mal gehört hast, das ist ja schon eine ganze Weile auch bei Spotify und so. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Stile dabei. Ne? Und da willst du natürlich nicht, dass die ruhigen Lieder so ruhig und leise sind, dass du, wenn du gerade aus einem lauten Lied rauskommst, deine Anlage hochdrehen musst, um das irgendwie auch noch hören zu können. Also machst du die leisen ein bisschen lauter und die lauten ein bisschen leiser, dass du dann irgendwie ungefähr so auf einem Pegel bist. So, und genau. Und jetzt sind die Dateien dann im Prinzip aus Mastering fertig und ich vermute mal, jetzt wolltest du dann die nächste Frage stellen, wie es dann damit weitergeht. Ja, aber erstmal, eine hast du schon beantwortet. Das Dateiformat der Wahl ist Wave. Nicht hier Apple Lossless, kein FLAC, sondern einfach das rohe Ding, so wie es da rauskommt. Weil man keine Lust hat, dass sich dann irgendwo beim FLAC-Rechnen encodieren sich doch noch irgendwo ein Bit verschiebt oder so. Ja, einfach Wave. Punkt. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, also die Aufnahmefrequenz, ich weiß gar nicht, womit ihr jetzt hier den Podcast aufnehmt. 8 Kilohertz. Nee, ich habe hier so einen Metalldraht, den schwinge ich viermal die Minute. 48.000 Kilohertz. Ja, genau, 48.000 Kilohertz, das ist halt auch so. Ja, das ist auch das, womit wir aufgenommen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir nicht bei 32 Bit waren. Keine Ahnung. Aber im Studio nimmt man in der Regel entweder mit 48 oder mit 96 Kilohertz auf. Auf der CD selber sind, wie ihr vielleicht wisst, aber am Ende nur 44,1 Kilohertz. Stimmt. Ja. Stimmt. So, und diese Umrechnung muss natürlich auch noch stattfinden. Wer macht das? Macht das das Mastering? Macht das das Presswerk? Das macht das Mastering dann am Ende. Das heißt, das Mastering produziert die passenden Output-Dateien für die einzelnen Medien. Das heißt, ins Mastering gehen die 48.000 Kilohertz rein und kommen da auch raus, werden aber auch nochmal runtergerechnet. Also ich habe dann im Prinzip zwei Versionen und dann kann ich mir halt die bessere nehmen und kann von denen aus dann die MP3s zum Beispiel generieren für einen Download. Weil du willst halt den Leuten nicht irgendwie 100 Megabyte große 3-Minuten-Songs geben. Folgende Frage. Gibt es, also du hast es ja keine Platten zumindest mit Crowdfunden lassen. Ich nehme an, das ist nicht ausgeschlossen, dass du dir doch noch ein paar pressen lassen wirst, so für dich selber oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich würde das jedenfalls tun, weil ich eitel bin. Es gab letztens auf Kickstarter ein Plattenpressgerät für zu Hause. Also da kannst du so Vinylröhrlinge reinpacken und das ist so ein, macht da irgendein Schlitz. Nadelding und dann kommen da fertig Platten raus. Was man machen lassen kann, ist tatsächlich Platten schneiden lassen. Also Schallplatten tatsächlich in kleineren Auflagen bis zu 10 Stück oder so, da lohnt sich das, die schneiden zu lassen. Und ich habe auch überlegt, das zu tun, aber das Album hat jetzt eine Länge von etwa 50 Minuten und das ist für Platten schneiden zu lang. Ah. Da darfst du nämlich nur bis maximal irgendwie 40 Minuten haben oder so, sonst musst du da irgendwie mit Überlänge und so und das kriegen die Schneidemaschinen nicht hin, das kriegst du nur mit Pressen hin. Ja, aber das klingt auch nach einer Maxi-Single, die du machst. Egal. Also, MC kommt sicherlich auch irgendwann. Ist ja unser Liebling. Aber die Frage, die ich stellen wollte, ist, nehmen wir mal an, du willst es jetzt nochmal richtig schön auf Platte machen und meinetwegen auf MC rausbringen. Müsstest du was anders machen für die Medien? Müsste das anders gemastert werden? Ja. Muss man noch irgendwas beachten? Ja. Wobei die Musik, die ich mache, ist halt Rockmusik, da muss man nicht so sehr viele andere Sachen machen, aber gerade wenn man auf Schallplatte geht, muss man beachten, dass durch die quasi Analogisierung sehr viele Höhen flöten gehen. Das heißt, die muss man gegebenenfalls ein bisschen verstärken. Und die Bässe dürfen nicht zu stark sein. Also die Kapazität von einer Schallplatte bemisst sich danach, wie hoch die Ausschläge der Musik sind. Ne? Also die Rille hat ja eine gewisse Breite. Und je lauter die Musik ist, desto höher sind die Ausschläge und desto weniger Umdrehung kriege ich auf die Platte rauf. Weil einfach die Spur der Rille dadurch breiter wird. Und wenn man dann halt mehr Kapazität haben will, dann muss man eben dafür sorgen, dass die Musik etwas leiser ist und dass vor allen Dingen die Bässe leise sind. Es gibt auch andere Musikrichtungen, wie zum Beispiel halt, also vor allen Dingen elektronische Musik. Wenn du da irgendwas hast mit Rechteckschwingung oder so, das kriegt eine Nadel halt gar nicht abgebildet. Und dadurch, da wird der Klang dann schon wirklich extrem verändert. Je analoger die Musik ist, die du machst, desto eher kriegst du das auf eine Schallplatte rauf. Und wenn du da wirklich, also wie gesagt, Rechteckschwingung hast oder auch wirklich ganz krasse Sägezahnschwingung oder so, die kriegst du halt mit der Schallplatte kaum abgebildet. Da müsstest du. Wie machen das denn dann die ganzen Techno-Heinis? Tja, die nehmen das entweder in Kauf oder die arbeiten mit irgendwelchen verrückten Stereo-Effekten. Ich weiß es nicht genau. Also da kenne ich mich nicht so mit aus. Das ist, glaube ich, dann einfach Teil des Charmes, oder? Kann auch sein, ja. So, jetzt hast du die gemasterten Dateien fertig. Du schickst das hier an deine hier Pressbude da. Wir lassen jetzt mal diesen ganzen Teil Design, Artwork und so mal außen vor, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Könnte gerne nochmal nachholen, aber ist aber auch nicht so interessant. Also ich meine, ich setze mich von Rechner in meinem Grafikprogramm meiner Wahl und klöppel da was zusammen. So. Also. Okay, das ist ja super, das haben wir das auch schon erklärt. So, wenn du jetzt mal dich hinsetzt und oder anders, hast du es vielleicht gemacht? Hast du Strichliste geführt? Hast du Stundenzettel geschrieben? Weißt du, wie viel Stunden Arbeit dich dieses Album gekostet hat? Nee. Möchtest du das wissen? Ja, wäre interessant. Aber du hast jetzt zum Beispiel auch das Wort Kosten benutzt. Also wie viel Arbeit mich das gekostet hat. Es hat mich in dem Sinne nichts gekostet. Also es klingt mega platt, aber es hat eigentlich durchgehend Spaß gemacht. Das Einzige, wo ich mal irgendwann eine Weile dann irgendwie keinen Spaß mehr hatte, war, als ich das Video zur Abwasch geschnitten habe, weil das einfach so aufwendig gewesen ist, dass ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte und mich dann glücklicherweise ein Rappel ereilt hat und ich es dann einfach durchgezogen habe. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich eigentlich durchgehend Spaß daran. Also es gab. Aber ich meine, das ist ja schon, ich meine, der Wert ist ja nicht nur der ideelle Wert, dass es deine Lieder sind und dass du jetzt ein eigenes Album hast, sondern der Wert bemisst sich ja auch schon ein bisschen daran, wie viel Arbeit du da auch reingesteckt hast, oder nicht? Also ist es nicht was, also wenn du jetzt auf irgendein Werk von dir zurückblickst, für das du 10 Minuten gebraucht hast, dann hat das doch. Also ich meine, mir geht das jedenfalls immer so. Dann habe ich das doch sozusagen deutlich weniger an mein Herz geschlossen, als wenn ich irgendwas habe, an dem ich, keine Ahnung, mehrere hundert Stunden reingesteckt habe. Weil man ja auch irgendwie mit dem so ein bisschen dann zusammenwächst in der Zeit. Das hat man ja bei dem, weiß ich, bei dem lustigen Vierzeiler-Gedicht, das man in 10 Minuten zusammen gepuzzelt hat, um es einmal vorzutragen und dann sofort wieder zu vergessen. Also ich glaube, die Arbeitszeit spielt rein. Aber die ist mir persönlich nicht so wichtig. Die erste CD, die ich aufgenommen habe, da war ich 16 oder 17 oder so und hatte Schnupfen und habe 20 Lieder mit einer Gesamtspieldauer von 28 Minuten an einem Nachmittag an dem elterlichen PC aufgenommen. Ist ganz, ganz großes Kino. Es gibt 3 Ausgaben von dieser CD, die meine damaligen Bandkollegen haben. Mit dem einen von denen spiele ich heute immer noch in meiner aktuellen Band. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber ich höre mir das manchmal an und lache mich tot. Und bin auch irgendwie stolz darauf, dass ich damals einfach die Chuzpe hatte, so einen Quatsch zu machen. Also wirklich abgrundtief schlechte Musik, die man niemandem zeigen kann, aber ich höre mir das an und denke mir so, geil, dass ich das gemacht habe. Das war im Prinzip der Grundstein von dem, wo ich jetzt heute bin. Von meiner künstlerischen, ja, wo ich halt gerade bin. Andererseits gibt es aber auch Projekte, wie zum Beispiel meine Masterarbeit, auf die ich auch stolz bin, aber mit der ich längst nicht so viel verbinde, obwohl ich dafür 1,5 Jahre gebraucht habe. Und nicht halt irgendwie einen Nachmittag. Also es ist extrem unterschiedlich, je nachdem, wie man es betrachtet. Und ich bin da so eher so der wichtig ist, was hinten rauskommt Typ. Ganz, ganz schlimm eigentlich. So, also viele behaupten ja irgendwie immer, der Weg ist das Ziel. Bei mir ist tatsächlich sehr häufig das Ziel. Wir sind ja auch bekannt als Business-Podcast, als knallharter knallharte Wirtschaftsanalysten, die wir sind. Als Abgänger der Maschmeyer-Schule in Business School in Hannover. Hannover Business School. Ja. Wie war das noch? Ich habe Hochstapelei und Insolvenz studiert an der European Business School of Dubrovnik. Ja. Lars Oliver Lutsch, übrigens, ganz, ganz groß. Wir haben ja auch sehr viele Sachen hier schon erfunden, ne? Wie zum Beispiel LGBTQI B2B, haben wir das nicht mal, Dennis? Oder war das ein privater Witz, den wir nicht an die Öffentlichkeit geben wollen? Ich weiß es nicht. Aber das gefällt mir sehr, das finde ich gut. Und die Frage ist, die ich mir sofort gestellt habe, was ist sofort, ist übertrieben, aber es war eine Frage, die auf jeden Fall kam, nachdem ich weiß gar nicht, ob du der erste so in meinem Bekanntenkreis bist, der so ein Crowdfunding gemacht hat, möglicherweise gab es da schon andere, die habe ich aber verdrängt, aber das habe ich jetzt sozusagen am ehesten sozusagen, habe ich immer mal wieder drauf geschaut und das versucht so ein bisschen zu verfolgen, so. Da habe ich mich direkt gefragt, oder nicht, wie gesagt, nicht direkt, aber ziemlich am Anfang, wie kompliziert wird denn dieser ganze Quatsch später in der Steuer? Ist relativ einfach. Du bist freischaffender Künstler, richtig? Freiberufler? Nö. Ich bin Kleinunternehmer oder irgendwie so? Du hast ein Gewerbe. Ja. Okay. Ja, aber du bist also, Künstler, du bist Freiberufler, dann bist du, musst du keinen Gewerbeschein haben. Ja. Wie heißt denn das? Wenn man irgendwie so wenig verdient, dass man da irgendwie auch nicht Umsatzsteuer, Gedöns und so. Ja, Kleinunternehmer, das ist ja unabhängig, genau. ob du einen freien Beruf ausübst oder ein Gewerbe hast. Das ist ja unabhängig davon, ob du Kleinunternehmer bist. Also der Beruf, den ich ausübe, ist ja, dass ich bei meiner Firma angestellt bin. Genau, und du kannst ja mehrere Einkommensarten haben. Du kannst tatsächlich ein Gewerbe haben, du könntest also gleichzeitig Import-Export machen, gleichzeitig einen freien Beruf ausüben, aka Künstler. Und das sind dann getrennte Einkommensarten. Und dann musst du tatsächlich nur Gewerbesteuer natürlich auf dein Import-Export-Geschäft abführen. Und ja, genau. Also in dem Fall ist das wohl eher so, dass dieses Kleingewerbe ist angemeldet auf Medientätigkeiten, was halt so ein richtiges Gummiwort ist. Ja, ich habe nämlich ursprünglich mal Videos für Thilo Jung geschnitten. Da kam das mal her. Und das benutze ich heute für meinen Musikkram. Und das Crowdfunding selbst, du kriegst ja am Ende. Darf ich nochmal kurz den freien Beruf einen kleinen Ausflug machen? Ich bin ja Jurist, wenn ich Anwalt wäre, ja, wäre ich ja auch, hätte ich auch einen freien Beruf. Dennis hingegen der schraubt ja nur Bits aneinander, das ist ganz klar ein Gewerbe. Stopp. Es gibt Urteile. Die Softwarearchitektur, als freien Beruf bezeichnen würden. Hier, das Gesetz über die Partnerschaftsgesellschaften angehöriger freier Berufe. Kennst du das? Das ist das sogenannte Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Ja. Ne, Partnerschaften können ja nur Freiberufler machen. Ja. So. Da ist nämlich in Paragraph 1 Absatz 2 mehr oder weniger definiert. Das ist nicht die Definition aus dem aus dem Einkommensteuergesetz. Ja, bla bla, weiß ich, aber die hier klingt geiler. Ach so. Die freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpflicher Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeiner zum Inhalt. So. Wo siehst du dich da, Dennis? Wo siehst du dich da? Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich. Kannst du Bits aneinander schrauben? Kannst du das? Kannst du? Ja, aber ist das im Interesse der Allgemeinheit? Ja. Ja? Ist es im Interesse des Allgemeinen, das Recht zu verbiegen? Moment. Oh, jetzt geht's aber alles her. Da geht's ja, ich habe mich ja dagegen entschieden, ne? Ja. Weil ich habe das nicht, ich habe sowas ja nicht nötig. Du warst für die Versicherung zu geizig, für die Anwaltsversicherung. Ja, sowas ja nicht nötig. Und die ganzen Beiträge. Ja. Die ganzen Beiträge für das Versorgungswerk, meine Herren. Wieder zurück zum Thema. Aber okay. Den Schlenker musste ich machen. Also tatsächlich, aus dem gesamten Crowdfunding-Gedöns ergibt sich nur ein für die Steuer wichtiger Betrag. Und es ist das, was du am Ende als Crowdfunding-Summe kriegst. So, in meinem Fall waren das 5.700 Euro. Mhm. Na gut, es gibt noch einen zweiten Betrag und das ist das, was an Gebühren und Gedöns halt für StatNext runtergegangen ist. Eine Betriebsausgabe. Ja, genau. Genau. Und die ganze Kohle ist da draufgegangen und wahrscheinlich sogar noch mehr für die, das heißt wahrscheinlich, hast du ja für Studiozeit noch mehr zum Beispiel. Für Studiozeit, für die Aufnahme, das heißt, ja, Gewinn hast du damit keinen gemacht. So. Hast du einen Verlust angemeldet? Ich hätte es gemacht. Verlust. Nee, habe ich nicht angemeldet, aber habe ich auch nicht wirklich gehabt. Ich kam am Ende des letzten Jahres tatsächlich bei null raus ungefähr. Das Ding ist, ich habe halt davon auch einfach überhaupt keine Ahnung. Schön Gewerbeverlustvortrag machen. Ja. Einfach jahrelang Gewerbeverlustvortrag anschleifen. Du kannst quasi deinen Verlust, ja, den du hattest, weil du mehr Geld ausgegeben hast für die eine berufliche Tätigkeit, als du eingenommen hast, den kannst du ins nächste Jahr schieben. Geil, oder? Das heißt, wenn du dann Einnahmen hast, kannst du das mit dem Verlust aus dem Vorjahr verrechnen. Ja, das ist geil. Das werde ich auf jeden Fall dann nächstes Jahr machen. Vor allem kannst du ja auch, vor allem, wenn du Verlust in deinem Gewerbe claimst, musst du auf deinem Hauptjob weniger Einkommensteuer zahlen. Ja. Dann ist aber aufgebraucht. Genau. Also, dass die zusammenhängen, das ist auch schon irgendwie mir klar gewesen. So. Dann ist aber aufgebraucht, oder nicht? Nee, es gibt ja zwei Arten. Du hast ja einerseits einen Einkommensverlust. Und du hast einen Gewerbeverlust. Diesen Gewerbeverlustvortrag nimmst du jedes Jahr mit und damit senkt sich erhöht sich deine Hürde, ab wann du Gewerbesteuer zahlst. Ja, Dennis geht immer zu diesen ganzen Steuerseminaren, für die auf YouTube Werbung gemacht wird. Nein, ich beschäftige mich mit dem Scheiß. Mein Buchhaltungsprogramm, Fun Fact, wir hatten das Thema ja letzte Woche, kann jetzt Rechnungen im Juli anlegen mit Leistungszeitraum Juni mit 19%. Ich kann dieses Mehrfache geht nicht, immer noch nicht. Was passiert ist, da hat mir die Firma LexOffice hat mir gesagt, ja, wegen den Unabhängigkeiten stellen wir Ihnen den Monat frei. Und ich so, ja, das nützt mir nichts. Das ist eben eine Betriebsausgabe. Ob ihr jetzt 20 Euro oder 100 Euro kostet, ist mir mehr oder weniger fast egal. Die Scheiße muss nur funktionieren. Ich war im dänischen Bettenlager einkaufen letzte Woche. Und da wird auch die so Mehrwertsteuersenkung. Auch so Läden, wo man immer dachte, dass die irgendwann mal pleite gehen müssten, oder? Nee, aber weißt du, wofür das immer gut ist? Man ist zelten und dann fällt einem auf, scheiße, mir fehlt eine Luftmatratze. Oder verdammt, ich habe die Kissen vergessen. Wo fährst du hin? Dänisches Bettenlager. Dänisches Bettenlager. Gibt's überall, irgendwo, gibt's überall. Und du kriegst immer für 2,50 einen hässlichen Kissenbezug und ein Kissen mit schön gerupften Gänsefedern aus Südfrankreich für 5 Euro oder so. Und was ist da jetzt die Mehrwertsteuer? Egal. Ach so, ja, was da war, ja genau, die haben Mehrwertsteuer 19% reingeschrieben, erstmal, und haben dann unten einen Mehrwertsteuerrabatt abgezogen. Das sah jedenfalls nicht richtig aus. Ja, aber das Bundeswirtschaftsministerium hat ja eh schon angesagt, dass die Preisauszeichnungsverordnung jetzt in den nächsten 6 Monaten nicht so streng angewendet wird in diesem ganzen Bereich. Also hat sich tatsächlich, also alle Steuerrechtler haben gesagt, so, das kann man nicht machen, man kann doch nicht einfach jetzt irgendwie 19% dran lassen oder 16 und überhaupt und dann einen Rabatt hinten rangeben, das macht doch alle wahnsinnig. Das Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, so auf die 6 Monate, die paar Verstöße gegen die Preisauszeichnungsverordnung. Aber ist es nicht normalerweise bei der Umsatzsteuer so, wenn du die draufschreibst, dann musst du sie auch abführen? Nö. Das ist was auf dem Preis. Nö. Was auf dem Preisschild steht, ist doch vollkommen irrelevant. Du musst nur klar kommunizieren, dass du eine Umsatzsteuer abführst. Du musst nicht angeben, was für eine Umsatzsteuer du abführst. Okay, alles klar. Du musst nur sagen, dass da wird eine abgeführt, weil. Aber das gab's, ne? Wenn du eine auf einer Rechnung, wenn du kannst dich selber umsatzsteuerpflichtig machen, indem du sagst, ich nehme Umsatzsteuer, ne? Na, was heißt umsatzsteuerpflichtig machen? Also, sobald du sie einnimmst, musst du sie auch abführen. Aber du hast nicht immer einen Zwang, das zu tun. Wenn du zum Beispiel Kleinunternehmer bist, dann kannst du sie zwar einnehmen, aber musst sie dann abführen. Du bist aber nicht abzugsberechtigt. Was ja wichtig ist im Unternehmensbereich, weil sonst zahlst du ja doppelt deine Umsatzsteuer. Oder zahlst sie dann halt tatsächlich. Ja, du zahlst sie dann. Ja, du willst sie ja nicht zahlen. Ja. So. Deswegen fand ich heute, Fun Fact, heute Morgen gab es die Pressekonferenz, da hat die Bahn neue ICEs vorgestellt. Mittwoch war eine Pressekonferenz, wo die Bahn neue ICEs vorgestellt hat. Und da war eine Frage eines Journalisten. ob denn die Bahn jetzt bei dieser ICE-Bestellung von der Mehrwertsteuersenkung profitieren würde. Und da wurde dem Herrn Journalisten dann erklärt, was bedeutet, wann die Umsatzsteuer fällig wird. Dieses Thema hatten wir letztes Mal schon. Leistungszeitraum und Leistungszeitpunkt. Ja. Das heißt, wenn die ICEs geliefert werden, ist schon keine 16% mehr. Und zweitens ist die Deutsche Bahn sowieso vorsteuerabzugsberechtigt. Das ist eh nicht so richtig relevant mit der Höhe der Umsatzsteuer. Aber das klingt sehr peinlich. Hey, ja. Wenn man halt Bildfragen stellt, nach dem Motto, werden jetzt mal unsere ICEs billiger. Es war aber nicht die Bild tatsächlich. Es war dann werden ja auch die Fahrkarten billiger, ne? Ist ja klar. Ja, aber die Bahn nimmt halt mit ihren Fahrkartenannahmen Umsatzsteuer ein, die verrechnet sie halt mit ihren Ausgaben für zum Beispiel Züge oder Material. Und wahrscheinlich kommt sie, ein bisschen muss sie abführen, klar, aber es macht für sie, also ein normaler Wirtschaftsbetrieb rechnet einfach nicht mit Preisen, mit Bruttopreisen, sondern immer mit Nettopreisen. Und ich habe es gelernt zu unterscheiden, Brutto und Netto. Weil Brutto ist brutal viel und Netto ist nicht so viel. So einfach ist es. Nach 15 Jahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ehrlicherweise, du warst doch bei so einem komischen Steuerseminar. Für 3.500 Euro. Betriebsausgabe ist eine Betriebsausgabe. Ja. Und wie ist es jetzt? Kannst du jetzt deine Rolex von der Steuer absetzen, Dennis? Geht das? So. Puffbetriebe, ja, wenn du Pufftester bist, dann geht das. Ja. Ist das ein freier Beruf? Du bist wahrscheinlich ein Freier, ja. Aber ein freier Beruf. Knaller. Ja. Ne? Werden die Gags abgefeuert heute, meine Herren. Also, die Pip Asmussen Gedächtnis-Folge. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz wieder sammeln, das ist ja schrecklich. Ende vom Lied, ich muss das quasi, ja, es ist Einkommen, so, quasi zu versteuern. So, du hast das Album jetzt gemacht, du hast die Download-Codes verschickt, du hast deine Steuer gemacht, du hast, bald kommt auch das gepresste, gedruckte, gestanzte Werk, das verschickst du dann irgendwie an die ganzen Bäcker, die das gekauft haben. Manche kriegen auch noch ein T-Shirt, das durfte ich nicht kaufen, es wurde mir verboten, ich sag nicht von wem. Aber ich durfte es nicht kaufen. So, dann verschickst du das alles und dann wäre natürlich eigentlich Tour auch angesagt. Ne? Eigentlich Konzert, Release-Konzert hättest du gehabt schon vor fünf Wochen. Genau, oder so. als das Album quasi auch online rauskam am 27.06. hätte eigentlich auch das Konzert sein sollen. Aber im Moment ist immer noch Corona und das Konzert wird irgendwann stattfinden. Ich habe ja den Privatclub dafür in Berlin schon gebucht gehabt. Oh, sehr schöne Location. Ja, ist gefällt mir auch sehr gut. Da habe ich auch schon einige schöne Konzerte gesehen. Ich hoffe, dass die das überleben, dieses Corona-Ding. Ja. Ach, das ist halt, also zu einer und der Privatclub. Welcher war der Privatclub? Die verwechsel ich immer alle. Das Galitzer Straße. Genau, in dem alten Postgebäude. Dieses Postgebäude gehört mittlerweile... Ach, da, wo man so in den Hinterhof gehen muss und dann... Nee, das ist direkt vorne. Nee. Das ist direkt vorne auf der Straße. Das ist dieses ehemalige Postgebäude. Das ist ein riesiger roter Backsteinbau in Kreuzberg. Und... das Problem ist, dieses Gebäude gehört mittlerweile den Sama-Brüdern und die machen den Privatclub die Hölle heiß. Und da gibt es gerade echt Ärger und der Club ist halt hart von Verdrängung bedroht. Ja. Und jetzt noch zusätzlich Corona, weil das tatsächlich ein sehr sympathischer Laden ist tatsächlich, einfach auch von der Größe, von der Atmosphäre. Ich habe da jetzt schon einige Konzerte drin verbringen dürfen und es ist sehr, sehr angenehm. Es ist aber absolut nicht Corona-kompatibel, diese Fläche. Leider überhaupt nicht. Aber es ist ein geiler Laden und ich würde da gerne spielen. Und Tour und so. Also tatsächlich, mein Horizont reichte sowieso erstmal nur bis zu dem Konzert. Was ich übrigens meinte, war Monarch. Und dann, um das nochmal kurz nachzuführen, das ist da, muss man so. Uh-huh. Das wäre natürlich auch passend. Ne? Muss in Hinterhof. Stimmt, richtig. Ja. Egal, jetzt ist es zu spät. Also mein Horizont hat tatsächlich erstmal bis zu dem Konzert nur gereicht und da ich halt kein Label habe und keine Agentur und nichts, organisiere ich alles selbst bisher. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, ich hoffe da drauf, aber ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt anzunehmen, dass das zeitnah sich ändern wird, leider. Tour. Hätte ich Bock drauf. Wie testest du nicht deine Besucherin vorher 24 Stunden mit mobilen Testcontainern, die zufälligerweise in Köpenick abgestellt sind? Nee. Das Thema machen wir jetzt nicht auf, Dennis. Es dauert zu lange. Außerdem liegen uns gar nicht alle Fakten dafür vor, um das anständig beurteilen zu können. Also ich würde gern, aber als sich dann Corona irgendwie anmeldete und jetzt irgendwie immer noch länger zu bleiben verspricht, ist das jetzt halt eben erstmal auf Eis gelegt. Vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit, irgendwie an Festival-Gigs ranzukommen oder so, wo halt wesentlich mehr Platz ist, wenn sich sowas irgendwie ja, ergibt. Dann sage ich auf jeden Fall irgendwie auf allen bekannten Kanälen Bescheid. Aber im Moment sieht es erstmal mau aus. Also wir sind im Probenraum und proben die Songs und stellen gerade ein Repertoire auf die Beine. Sind auch, ja, natürlich, klar. Also sagen wir mal so, beim Betreten des Probenraums noch durchaus, aber er ist glücklicherweise so groß, dass wir deutlich mehr als die 1,50 Meter Abstand halten können. Und mit Mund-Nasen-Schutz zu singen in einem Mikrofon ist auch nicht so gut. Aber es hat jeder auch sein eigenes. Ich war letzte Woche in Esens. Wo ist das denn? In Ostfriesland. Da bin ich zur Schule gegangen. Und, immer wenn er einen Ort sagt, der unbekannt ist, ist es immer Ostfriesland. Das ist da einfach. Aha. Und da waren wir Pizza essen und Bierchen trinken und wollten uns eigentlich draußen hinsetzen, aber irgendwie draußen wurden wir nicht so richtig bedient. Und war also, folgendes. Eigentlich wäre Schützenfest gewesen. Und ich habe mir extra schon Anfang des Jahres gesagt, an dem Wochenende, ich habe wieder geklatscht, ne? Wie der YouTuber. An dem Wochenende will ich frei, also da will ich vorher nicht arbeiten und dann will ich, da will ich mal wieder zum Schützenfest mit. Und du willst Leuten. So richtig abschießen, so richtig schützenfestmäßig so richtig abschießen. Asozial Dorf Schützenfest, ganz genau. Mhm. Sehr gut. Ja, aber ne, Conora, so, war, ging halt nicht, war weg jetzt alles. So, dann haben sich dann alle gedacht, na, irgendwas müssen wir machen, so, und haben das Schützenfest halt irgendwie trotzdem an den Start gebracht und haben halt nicht den großen Schützenplatz genommen, sondern halt in der Innenstadt so ein paar Bütchen aufgestellt und so. Also, ne, Fischbude, dann gibt's da noch diverse andere Sachen zu essen, die man sonst auf Schützenfest sieht. Bratkartoffeln, Waffeln und so. So, und dann kamen wir erstmal dahin, ja, 7:30 erstmal zum Kumpel gefahren und was ist, die Fischbude hat schon zu. Erzählen die uns, ja, wir sind 5:30 nach Hause gekommen von der Arbeit und was ist, hat die Fischbude gerade noch so Reste, wir haben noch ein Brötchen bekommen und dann war es das. So, dann irgendwie der Berliner Stand auch schon geschlossen, alles zu, alles irgendwie tot, naja, egal, komm, also hier Pizza essen. Draußen hingesetzt, war nicht mehr so viel, gehen wir rein, naja, okay, geht ja noch von der Belegung, aber es ist nicht so kalt. Es war nämlich kein gutes Wetter. Haben wir uns eben drin hingesetzt. Und dann fuhren noch so ganzen, noch so ein paar Schützenbrüder ein. Das war dann noch ein bisschen unangenehm, daneben zu sitzen, muss man sagen. Aber, dann steht aus unserer Runde, eine Person auf und geht in Richtung Toilette und setzt sich die Maske auf. Und dann sagt der Wirt, nee, Maske brauchst du, komm, nimm die Maske ab. Ist schon seit Montag, gibt sie keine Maskenpflicht mehr. Und wir gucken uns alle an, sagen, was? Das ist völliger Quatsch. Aber das wurde da auch gelebt. Und wir sind recht zügig wieder rausgekommen. Also, ich will nur sagen, in Esens gibt es auch keine Maskenpflicht mehr. Deshalb habe ich, das war so ein bisschen lang, die Geschichte, aber es lag mir auf dem Herzen. Vielleicht habe ich jetzt Corona. Von Schützen. So, ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen an dich, Henry. Dann bin ich durch. Dennis, wie ist es bei dir? Nee, ich bin sehr, sehr gesättigt, informationstechnisch. Ich habe wieder geschwafelt. Oh, weh, okay. Nee, es ist sehr, sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr interessant. Ich danke dir sehr, sehr doll, dass du das gemacht hast und hier drüber erzählt hast. Das Album heißt Die verzauberte Zuckerwatte. Und kann man auch noch kaufen? Machst du mehr als für nur für Crowdfunding, so für. Ja. So beim Konzerten auch? Ja, machst du. Ah, das ist auch noch was Interessantes, ne? Also, wenn du GEMA-Mitglied als, da könnte ich auch noch mal ein Fass aufmachen. Aber, okay, die Kurzfassung. Der eigentliche Mechanismus bei der Musikherstellung ist so, du bist bei einem Label unter Vertrag, dein Label bezahlt eine gewisse Menge Geld pro zu verkaufendem Datenträger. Also, wenn du CDs machst bei einer Auflage von 1000 Stück, bezahlst du 70 Cent pro CD an die GEMA. Die GEMA sammelt das von dir als Label ein und verteilt das dann an ihre angeschlossenen Künstler, also quasi an der Künstler, der den Plattvertrag mit dem Label hat. Und das läuft dann wieder zurück. Wenn du jetzt aber ein Künstler bist und deine Sachen selbst verlegst, dann bezahlst du sozusagen einen großen Betrag an die GEMA und kriegst davon einen Teil zurück, ohne dass du irgendwas davon hast. Und es gibt glücklicherweise zumindest seit ein paar Jahren so einen Tarif, wo man nur noch Also wenn ich 1000 CDs machen würde, ich habe jetzt 500 gemacht, wenn du 1000 CDs machst, dann musst du 700 Euro an die GEMA bezahlen und bist nicht ganz sicher, wie viel du davon zurückkriegst. Es gibt aber glücklicherweise einen Künstlertarif. Wenn du also bis zu maximal 500 Stück selbst machst, bezahlst du nur 70 Euro als Festpreis. Und das habe ich gemacht und deswegen ist die CD auf 500 Stück begrenzt. Ansonsten hätte ich 350 bezahlen müssen. Okay, aber es steigt die Chance, dass du innerhalb der nächsten 10 Jahre auch tatsächlich was von der GEMA hast, finanziell. Ja, also wenn es gut läuft, komme ich vielleicht erstmal auf Null raus. Sagen wir mal so, das wäre schon erstmal mein Ziel. Also über Verteidigungsmechanismen bei der GEMA kann man sich, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr lange unterhalten. Es ist nicht so, dass Thomas Anders einfach irgendwie Millionen jedes Jahr kassiert für nix tun? Ja, also das ist halt so ein bisschen... da gibt es auch irgendwie so eine Kaste von 1%, die irgendwie gefühlt 70% genau, bekommt. Es ist so ein bisschen, ja, es gibt halt auch so die so gewisse stimmberechtigte Mitglieder und so, die über den Verteilungsschlüssel bestimmen können und das sind halt, also kurz zusammengefasst, man kann das System GEMA, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, der Teufel kackt immer auf den dicksten Haufen. Genau. Ist ein bisschen wie Fußball-Bundesliga. Das ist das Gegenteil von Nischenförderung. Ja. Was ist eigentlich aus diesem komischen, wie hieß denn das noch? C3 irgendwas Dings geworden. Da wollte da auch mal jemand... Nix. Habe ich neulich erst auch mit Leuten drüber gesprochen, ist nichts draus geworden bisher. Nichts, was man irgendwie... Nee, einfach nichts. Einfach nichts. Naja. Passiert bestimmt auch noch. Also, zwei Fragen. Bleiben wir noch. In was für ein Mikro sprichst du gerade? Ich jetzt? Ich spreche gerade in ein... Warte mal, ich muss den Mikroschutz abheben, damit ich es lesen kann. Es ist ein Studioprojekt SP... Genau, SP steht für Studioprojekt B1, glaube ich, oder B2, weiß ich nicht. Kennst du das denn? Ich kenne das gar nicht. Dennis. Nee, das ist so ein Center an der B2. Nee, ist an der B5, das Center. Ja. Hat mal 100 Euro gekostet vor 10 Jahren oder so. Ich will da ein bisschen umbauen bei mir, aber das ist eher was für Off-Air. Egal. So, und dann, die Frage geht in die Runde, Dennis. Du müsstest da jetzt auch langsam eine Aussage zu tätigen können. Ansonsten gibt's noch mal Ärger, weil du schon wieder deine Hausaufgaben nicht erledigt hast. Du willst doch jetzt, sprichst doch hoffentlich nicht von diesem Haare-Album von den Ärzten. Nein, das hab ich immer noch nicht gehört. Bestes die Ärzte-Album, Henrik. Hab ich immer noch nicht gehört. Für mich persönlich, Geräusch. Ja, für wen sonst? Aha, interessant, warum? Das fällt halt voll in meine Pubertät und ich habe die Ärzte entdeckt mit Unrockbar tatsächlich. Es ist bei vielen Sachen so, ich finde das, also zum Beispiel auch bei den drei Fragezeichen ist meine Lieblingsfolge immer noch die ich als erstes gehört habe. Obwohl die in der Community als eine der schlechtesten gilt. Aber ja. Was ist denn dein Lieblingslied von Geräusch? Übrigens, Dennis, ein Doppelalbum. Ein Doppelalbum. Ja. Sind zwei CDs oder was? Ja. Fancy. Also, Der Tag heißt das Lied. Das war auch das erste Lied, was ich davon gehört habe. Okay. Also bist aber du auch eher für... Da sind echt viele geile Sachen drauf, so. Also, ja, das, also finde ich nicht schlecht. Ist so, aber du bist eher für die zweite CD dann zu haben, ja? Ist es so? Das finde ich interessant. Wieso, welche ist denn die zweite, welche ist die erste CD? Gibt es da eine Reihenfolge? Also es gibt Rot und Schwarz, aber ich weiß jetzt gar nicht, welche ist. Ich meine, es wäre die zweite. Es beginnt doch, ist das erste Lied ist doch hier... Als ich den Punker fand. Genau, und den Track davor ist hier dieses Hände in Taschen. Ja, genau, richtig. Ja, da brat mal einer einen Storch und die Beine recht knusprig. Also, als ich den Punker fand, das ist dann die erste CD, würde ich sagen. Das ist die erste CD. Ja, und auf der ich CD bin eher ist dann, da ist es, glaube ich, drauf. Nee, das ist dann, nee, dann ist es die zweite CD. Ja. Genau. Die zweite CD beginnt mit Unrockbar und mit Nichts in, nee, Quatsch, mit Deine Schuld. Das sind die ersten beiden. Gibt es das auf Spotify? Na klar. Sicherlich, ja. Was ist denn dein Lieblingsärztealbum? Le Friseur. Ernsthaft? Ja. Es hat nur starke Nummern. Es hat einfach nur starke Nummern. Wollen wir mal durchgehen? Stimmt, also schlechte Nummern fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein. So, also. Ne. Also halt, Intro, ja. Mein Baby war beim Friseur. Ja, gut. Geile Punknummer. So. Fukuhila Superstar. Eines meiner absoluten Lieblingslieder. Also Top 5, würde ich sagen. Das ist halt so ein geiler Bela-Schlager irgendwie, ne? Ja. Kennst du die Geschichte von dem Geili-Geili-Typ, meine ich? Ja, das, dieser Trucker, den sie da irgendwie, steht in der Biografie drin. Ja, ja, genau. Dieser Trucker, den sie da irgendwie mal getroffen haben, der immer Geili-Geili gesagt hat. Ja, Geili-Geili. Der hat den Van repariert auf der Tour 94, glaube ich. In Rendsburg, meinst du? Die sind dann auch mit einem Van rumgefahren, ey. Ja, so ein Ami-Van, den sie sich gekauft haben, der war immer im Arsch war. Nie funktioniert. So, dann Drei Tage Bart. Ja, das war ja die Single. Genau. Also No Future. Ohne neue Haarfrisur. Auch das Lied. Look, Don't Touch. Das war aber, glaube ich, ein Cover, oder? Ja, viele sind gecovert oder inspiriert. Das Album ist ja auch binnen weniger Tage entstanden. Oder Tage ist übertrieben, aber. Straight Outta Bückeburg. Hervorragend. Medusa Man, Serienmörder Ralf. H. Dann natürlich auch. Nee, genau. H ist ein Cover. Look, Don't Touch ist kein Cover. H ist das Cover. Aber heute aus keinem Live-Set mehr wegzudenken. Dauerwelle versus Miniplay. Ja, das ist natürlich ein Klassiker. Das ist einfach ein dermaßen hingetrümmertes Ding. Es gibt noch ein anderes Lied, was ähnlich schlimm ist. Matthäus 1:5:0. Ja, das ist eine B-Seite von? Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Manchmal haben Frauen, glaube ich. Dennis ist jetzt komplett ausgestiegen. Es ist auf jeden Fall ein musikalisches Trümmerstück. Hör ich mich so an, wenn ich über die Bahn rede? Weiß ich nicht. Warte mal, manchmal haben Frauen B-Seiten. Ich verfolge das, aber sorry, wenn also hier Dauerwelle versus Mini-Pli, das sind 54 Sekunden. Zählt das als Lied? Ja. Okay. Natürlich, also ich meine, Yoko Ono zählt auch als Lied und es dauert 30 ja, Sekunden. Ja, hier, oder? Da, sehr gut. B-Seiten, manchmal haben Frauen, rettet die Wale, gutes Lied. Matthäus 1:5:0, nie verstanden. Rettet die Wale gibt es übrigens auch eine japanische Version von. Ja, das stimmt. Gibt es sowas wie ein Compendium, wo dir einfach die ganzen Lieder mal erklärt werden? Und was die ganzen Hintergründe sind von diesen Liedern? So Genius nur in alt? Nee, ich glaube nicht. Es gibt immer wieder Teile davon. Es gibt immer wieder zu allen Sachen irgendwie Liner Notes auch. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich so ein Buch hättest, wo alle Ärztelieder erklärt werden würdest, wäre der Zauber der Band weg, wenn du das gelesen hast. Wenn du Dauerwelle versus Miniplay dir mal angehört hast nachher, Dennis, ja. Dann kannst du auch mal von der Europa-Tour 2018 war das denn ja wohl? Nee, 2019? Nee, das war letztes Jahr erst, ne? Ja, 2019, letzte, ja. Genau. Da haben sie auch gespielt und da musst du mal gucken, ich weiß gar nicht, Bratislava oder so, gibt's ein Video von, wo sie das langsam spielen. Und erklären. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Sehr gut, ne? Das ist wirklich sehr gut. Das ist nämlich komplexer, als man meint. Das war geil. Ja. Das ist völlig Banane, aber, aber schon ziemlich lustig. So, der Afro von Paul Breitner, wir sind jetzt wieder beim Album. Das Ding finde ich zum Beispiel nicht ganz so stark. Was ich aber stark an dem Lied finde, ist, dass Farin Urlaub da ein Saxophon-Solo spielt, ohne Saxophon spielen zu können. Das hört man auch. Weil die ganze Zeit einfach quietscht, weil er wie bekloppt auf das Mundstück beißt, was man normalerweise beim Saxophonspielen nicht macht. Es klingt ganz, ganz abstrus, aber die Akkorde, die dazu laufen, sind so schön jazzig und das Saxophon hat einen wirklich grandiosen Hall-Effekt noch dazu und es klingt sehr gewollt. Dann Motherfucker 666. Habe ich beide übrigens, Motherfucker 666 und Fukuhila Superstar, beide mal auf einem Konzert in Göttingen gesehen. Gehört. Ich glaube 2012 gehört und gesehen. In einem Set, wie ich mich da gefreut habe. Das Ende ist noch nicht vorbei. Wir haben doch ein Konzert im Kino gesehen, richtig? Ja. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Kam da irgendwas davon vor? In diesem Dauerwelle versus Miniplay, ja. Okay. Mit Wobei Motherfucker 666, der Titel hat mit dem Song nichts zu tun. Ich wollte, das wäre meine nächste Frage gewesen. Geht's da um Haare? Ja, ja, da geht's um Haare. Und das im ganzen also, Album. Tenor dieses Liedes, ihm ist alles scheißegal, außer der Frisur. Und der Titel dieses Liedes hätte übrigens beinahe dazu geführt, dass Eidos Interactive, glaube ich war es, die Zustimmung zur Koproduktion für Männer sind Schweine widerrufen hätte, weswegen das schon fast fertig produzierte Lara Croft Video nochmal hätte eingestampft werden müssen. Aber die haben sich dann glücklicherweise nochmal eines Besseren belehren lassen, dass dieser Titel nur ein Gag ist und dass es ja deutschsprachig ist und überhaupt und so. Dennis, wenn du übrigens, was du meinst mit Kompendium, ne, was du wahrscheinlich lesen müsstest, wäre ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf, die erste Ärztebiografie von 2001, meine ich. Dann kam jetzt vor einigen Jahren nochmal das Buch raus, nochmal eine zweite Biografie. Dann die ganzen Schuber aus dem Seitenhirsch, da sind auch immer noch Interviews drin und kleine Versatzstücke. Und dann könntest du noch von Hagen Meine Jahre mit die Ärzte lesen. Was du das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ist das empfehlenswert? Ich habe es auch nicht gelesen. Ich kenne nur so mal einzelne Stücke drauf. Das hat er irgendwie so ein bisschen aus Spite aufgenommen, ne? Oder geschrieben vielmehr. Weil er sich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat wohl. Ich gucke immer mal wieder, aber es ist halt sehr teuer, ne? Das ja, ich meine, jetzt kann er sich auch nicht mehr dazu äußern, er ist ja auch schon tot. Ja, genau, das kommt noch hinzu. So, Monika, 46 ja, Sekunden, aber großartiges Stück, das ist wirklich gut. Hier zu Hause auch immer wieder gerne gesungen, weil der Hund meiner Schwiegermutter ähnlich heißt. Und so ein Hund hat ja auch sehr viele Haare, verstehst du, dann ist es noch mal lustiger. Ja, ja, ja. Und ich nenne diesen Hund immer Monika. Meine Schwiegermutter mag das nicht so gerne. Egal. Hair today, gun tomorrow. Am Ende meines Körpers, von den Füßen aus gesehen, wachsen. Wachsen Haare. Am Ende meines Körpers ist wirklich ein richtig gutes Lied. Und dann die Kaperfahrt. So. Also, ja, jetzt sag mal. Auch großartig. Nimm eine schlechte Nummer auf diesem Album. Wir haben was Wobei vergessen. Ich dir bei Geräusch, okay, ist unfair, ist ein Doppelalbum, aber kann ich dir sofort sagen, Piercing ist Schrott. Echt? Ich finde Piercing ist eines der großartigsten Dinger davon. Was? Piercing finde ich wirklich gut. Ich muss eher sagen, dass auf Geräusch finde ich die Songs von Bela teilweise nicht so geil. Ja. Also da gibt es welche drauf, die sind echt geil, aber da gibt es auch welche drauf, die finde ich halt nicht so, ja. Ja, die klügsten Männer der Welt ist halt ziemlich all. Ja, genau, und Nichtwissen finde ich auch nicht so gut, weil das ist halt einfach so eine, also ich habe sowas auch schon geschrieben, aber so Lieder, wo einfach nur Sachen aufgezählt werden, finde ich ausschließlich von Knorkator akzeptabel. Aber auf dem Album was wir bei Le Frisur vergessen haben, es gibt doch noch ein Intro. Ja, das habe ich jetzt ausgelassen, weil es ja kein richtiges Lied in dem Sinne ist. Es gibt ja auch noch ein Extro, wenn du so willst. Outro heißt das. Ja, sag ich doch. Hier. Aber nochmal zu Geräusch zurück. Richtig schön Evil ist auch von Bela auf dem Album und das finde ich richtig gut. Ja. Naja, da verulgt er ja quasi das erste Soloalbum von Farin. Ja. Denn Dennis, Exkremente sind nicht allzu sehr beliebt. Doch geben sie eine prima Mahlzeit ab, wenn man ihnen eine Chance gibt. Du könntest auch deinen Hintern an einem Stuhl annähen. Das gibt ein schönes Reißgeräusch jedes Mal beim Aufstehen. Genau. Das sind so Texte, da stellt man sich so Helmut Karasek in einem Ledersessel vor, wie er das rezitiert. Und Charlie Wagner. Gut. Dennis kriegt nochmal die Hausaufgabe, sich die Ärzte-Oeuvre drauf zu schaffen, denn Stand jetzt gibt es die Konzerte, es stehen die Konzerte noch und außer in Wien? Du hättest, außer in Wien. Außer in Wien, richtig. Und du hättest... Wenn das der Führer wüsste. Also quasi in 5 Monaten stehst du in der Halle hier. Hast du auch Karten, Henry? Ja. Für Berlin? Berlin 1. Ja. Berlin 1, ich auch für Berlin 1. Oh, dann für Berlin 2. Für Berlin 2 möchte ich aber noch sehr gerne haben. Also es gibt ja jetzt schon irgendwie so die ersten Gerüchte, dass Leute wegen aus Corona-Angst anfangen, ihre Karten irgendwie loswerden zu wollen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich dieses Glücksspiel nicht eingehen soll, auch mit der Rückversicherung, dass die Karten ja Gültigkeit behalten. Ja, das glaube ich nämlich, wird auf jeden Fall sein. Das wäre total bescheuert für alle in dieser Lage, neue Karten zu verkaufen. Haben wir hier zu Hause auch schon mal diskutiert. Denn was das alleine für wahnsinnige Kosten aufrufen würde, die ganze Scheiße zurückzuüberweisen. Da musst du nochmal einen neuen Vorverkauf machen und so. Was für ein Unsinn. Mhm. Und die Leute, du nimmst Leuten damit Kohle weg, die gerade auch teilweise knapper Kasse sind oder flüssig bleiben müssen. Total bescheuert. Wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Machst halt eben, es gibt ja nicht genug Karten für alle. Das hat man ja gesehen, dass die Konzerte tatsächlich innerhalb von Minuten ausverkauft waren. Du machst halt diesen ganzen Glücksspiel-Gedöns einfach nochmal. Das ist ja beim ersten Mal schon scheiße gewesen. So. Ja. Ja. Nur, dass du diesmal eine bessere Taktik hätten, wenn die Webseite genauso programmiert gewesen wäre. Nicht, Dennis? Ich kann mich wieder an nichts erinnern. Ja, wir haben, ach so, ja, da war was. Ja, ja, Ajax-Requests. Anfängerfehler. Psst, nicht so laut. Da kommen die nie drauf. So, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer nochmal vielen herzlichen Dank für dein vieles Geplappere, Henry, und das Erzählen. Das war wirklich hochinteressant und ich glaube, so was hatten wir hier auch noch nie. Oder? So monothematisch, Dennis, stimmt das? Ist das korrekt? Habe ich was verdrängt? Ich denke schon, dass wir es noch nicht hatten. Nö. Ja, genau. Und dann, möchtest du noch was loswerden? Wenn ihr wollt. Sehr gerne. Ja, mach. Dann, bitteschön. Man nehme ein paar rote Tomaten, gehäutet, fein gewürfelt und passiert. Man nehme frische Zwiebeln aus dem Garten, die man mit dem Messer klein quadriert. Dazu noch ein Block Tofu, geräuchert und zerbröselt. Ein paar Zehen Knofu, zerpresst oder zerstößelt. Eine kleine Möhre, oder auch gern zwei, oder zweieinhalb, oder sogar drei. Man nehme eine Pfanne mit Beschichtung, erhitze dann zunächst Olivenöl. Man nehme sich die Zwiebeln zur Verpflichtung, sie glasig anzudünsten sei Befehl. Dazu kommt nun der Tofu, scharf und bräunlich braten, außerdem der Knofu und die Möhren und Tomaten. Noch ein paar Gewürze, Pfeffer, Salz und so, Milch und ein Schuss Weißwein heben das Niveau. Und dann rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren, rühren. Das Ganze muss nun leise köcheln, nur noch gelegentlich ist umzurühren. Alle fangen an zu lächeln, wenn sie den Duft schon in der Nase spüren. Man nehme eine feuerfeste Schale, reibe sie mit Fett ein wenig ein. Man nehme Nudelplatten zum Finale. Der Ofen sollte vorgeheizt schon sein. Die erste Kelle Soße kommt nun in die Schale, bedeckt die Nudelplatten bis hin zur Totale. Nur etwas Geduld, der Hunger wird gestillt. Zunächst wird erst die Schale restlos aufgefüllt. Und zwar Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Schicht für Schicht für Schicht für Schicht für Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Zum Schluss ein paar Löffel saure Sahne und etwas Käse obendrauf. Wie sagte damals schon Fontane, man mache nun den Ofen auf. Die Schale hinein bei knapp 200 Grad, eine gute halbe Stunde und dann ist sie gegart. Dazu ein kühler Wein und so endet dieses Lied. Ich hoffe, dass es schmeckt und wünsche guten Appetit. Wahnsinn, sehr gut. Da stehe ich auf. Danke, danke, also, danke, danke. Was da auf dem Platz passiert, da muss ich aufstehen. So, alles mit dem Arsch wieder eingerissen, was vorher an Sympathie aufgebaut wurde. In diesem Sinne. Bleibt mir nur noch festzuhalten, dass uns das alles nicht vergessen lassen sollte, dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Bis bald. Bis nach der Sommerpause. Bis dann. In 2 Wochen. Tschüss.